Moin moin und hallo zum nächsten MTV Game One Plauschangriff. Ich bin auch, Ich bin der Gregor. Ich bin Etienne. Ich bin Wolf. Hallo. Und wir haben uns heute mal wieder zusammengefunden, um einen Podcast aufzunehmen, den wir diesmal nicht löschen wollen. Ja, Gregor, daran arbeiten wir nochmal, ne? Da muss ich mir auch an die eigenen Haare fassen, wenn ich welche hätte. Was ist nochmal passiert beim letzten Mal? Ja, wir haben uns hingesetzt und haben wohl den besten Podcast aller Zeiten aufgenommen. Ohne Scheiß, der war echt gut. Ja, auch dadurch, also der Beweis, dass es der beste war, weil Ede nicht dabei war. Das stimmt, ja. 4 Stunden lang über Resident Evil gequatscht, 2 volle Podcasts mit Gags, mit Referenzen, mit Zitaten. Mit einem gelangweilten Trant. Oh nö, fand ich immer scheiße. Ja, der nur total aufgeregt war, wenn es darum geht, dass er Resident Evil 5 verteidigen musste. Weil der Einzige am Tisch war, der es gemacht hat. Das war voll gut, ey. Ach nee. Ja. Ja, letzten Endes ist es dann passiert, dass ich das rausrechnen wollte und ich keinen Platz auf dem Rechner habe und ich mal. Hast du dich wohl verrechnet? Da habe ich mich verrechnet. Da habe ich einen alten Podcast gelöscht und gemerkt, da war der Resident Evil Podcast auch mit drin. Boah, ey. Und wenn ihr jetzt draußen sauer und enttäuscht seid, überlegt euch mal, wie es uns gegangen ist. Ja, also. Naja. Ne, was ihr jetzt nicht seht, ich trage den Arm in einer Schlinge, der wurde mir an 8 Stellen gebrochen. Ja. Ja, also mindestens. Ja. Also von jedem. Ja. Von Trant mal, von mir mal. Ja. Wer war noch dabei? Ach ja, Simon. Ah, Simon. Ja, der hat noch, ja, das will ich gar nicht erst anfangen. Das muss ich mit dem Psychiater erstmal bereden. Das kann ich noch nicht zugeben. Egal. Schnee von gestern. Gehen wir noch weiter zurück in die Vergangenheit. Nee, wir werden es irgendwann mal vernünftig nachholen mit viel Cola und anderweitigen Getränken. Mhm. Ja. Kleine Pause. Okay. Aber wir haben uns dann heute zusammengefunden, um, ja, diese Podcasts zu ersetzen sozusagen, die dann in der Abfolge fehlen würden. Aber ich glaube, wir haben ein Thema gefunden, was wohl sogar noch besser sein würde als die Resident Evil Podcast. Ich wollte gerade sagen, allein weil ich schon dabei bin, kann es mir dann nur bedeuten, boah, wieder irgendein Old Shit. Weil von den neuen Sachen hat er eh keine Ahnung. Aber tatsächlich haben wir ein Thema, wo wir uns, glaube ich, alle unheimlich drauf freuen. Deshalb Total. Bin ich mal gespannt, wie lange dieser Podcast wird. Ich bin auch sehr gespannt. Ich schätze, na gut, ich habe gedacht, die Rennspiele werden auch 30 Minuten lang und nicht 5 Stunden. Aber das werden wir alles noch zeitig gut über die Video bekommen. Das Thema heute ist das Mega Drive. Yay, finde ich ja die beste Konsole. Ja. Nach wie vor. Damit fing meine große Videospiellieber an. Das ist natürlich unheimlich schwer. Zu solchen Aussagen würde ich mich ja niemals hinreißen lassen. Ich liebe sie nämlich alle. Gleichermaßen sind alles meine Kinder und ich kann nicht eins mehr lieben als das andere. Aber tatsächlich habe ich auch mit dem Mega Drive eine unheimlich innige Beziehung gehabt und glaube ich mit so auch die meisten, also von allen Konsolen, die ich je besessen habe, glaube ich, die meisten Games habe ich auf Mega Drive gezockt. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Es war ja damals irgendwie schon bei der ganzen Konsolen-, Videospielwelt und so weiter, die coolen Kids hatten ja eigentlich das Mega Drive und nicht diese Kiddie-Scheiße von Nintendo. Ja, das war ja dieser Konsolenkrieg. Super Nintendo gegen Mega Drive, und weil das Mega Drive so langsam, aber sicher im Laufe der Zeit immer mehr abgestunken hat gegen das Super Nintendo, haben sich dann die Sega-Kiddies, unter anderem auch ich, dann eingeredet, dass das ja ohnehin so mehr für die cooleren Underground-Geräte ist. Ja, war das voll so. Bei mir war das... Ja, doch, also schon. Bei mir gab's das so... Da gab es nicht den großen Kampf. Man hat es zwar so mitgekriegt, aber im Prinzip wollten eh alle alles haben. Also das Mega Drive kam ja auch recht früh raus und war dann so quasi die erste 16-Bit-Konsole, die man dann gehabt hat. Genau, nochmal. Ja, genau. Und die wollte halt jeder haben. Und dann kam Super Nintendo raus und dann wollte auch jeder Super Nintendo haben. Also da gab es, also so in meinem Bekannten- und Freundeskreis gab es da nicht so so Grabenkämpfe. Das hat sich eigentlich erst dann im Laufe der Zeit, als beide existiert haben, so entwickelt. Ja, ey, das Spiel sieht aber viel geiler auf Super NES aus als auf Mega Drive. Ja, das war so eine spezielle Problematik. Ja, um es mal auf den Nenner zu bringen, mit dem Mega Drive war ja quasi, da hat Sega eigentlich angefangen, richtig Sega zu sein. Wenn man es eigentlich im Grunde nimmt, weil vorher hatte ja in den 80ern Nintendo mit dem NES eigentlich ja den Markt für sich bestimmt mit Mario und allem drum und dran, was sie dort rausbekommen haben, und das ja die Konkurrenzkonsole von Sega, das Master System. Yeah, ich war damals auch ein Master System Kind. Das war meine allererste Konsole, die ich je hatte, da war ich 8. Ich kann nichts Schlechtes dagegen sagen, aber super. Wenn du das in den direkten Vergleich dazu packst und schaust, wie der Erfolg gegeneinander aussah, hat das Master System leider ziemlich abgestunken. Trotz einiger Highlights, die es dafür gegeben hat, trotz einiger echt cooler Spiele, die dafür gekommen sind, aber so ganz mit diesem NES-Reigen konnte es nicht zusammenhalten. Und die Amis und Japaner hatten nebenbei auch noch ja die PC Engine oder TurboGrafx, glaube ich, hieß es ja dann in den USA als Konkurrenzkonsole. Hier war das ja gar nicht so. Hier hatten wir ja eigentlich nur NES und Master System, bis dann 1989 das Mega Drive gekommen ist. Wer das übrigens alles nochmal ganz genau nachlesen möchte, dem sei herzlich eingeladen auf GameOne.de. Die Geschichte der Videospiele. Die Geschichte der Videospiele, wo alles nochmal Die hier von einem schlauen Menschen zusammengestellt wurde, ja. Die auch hier dementsprechend verlinkt ist. Und dann von Eddie kopiert. Übersetzt ins Deutsche einfach. Ich habe jeden Teil gelesen. Ja. Nee, aber tatsächlich kann man sich das mal so, wenn man jetzt mit dem Mega Drive so zwar vielleicht kennt, aber nicht so richtig weiß, was da eigentlich damals Sache war, kann man sich das auf jeden Fall mal nochmal durchlesen, um mal so einen Background-Check zu machen, weil das Mega Drive, wie du es gerade gesagt hast, war tatsächlich im Prinzip der Vorreiter einer ja, neuen Generation, 16-Bit-Generation, und natürlich auch gleichzeitig die erfolgreichste Konsole, glaube ich, die Sega je hatte. Und die einzige Konsole, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt haben sie die Chance, wenn sie danach nicht mit allen Folgekonsolen wieder zunichte gemacht hätten. Aber das war der Zeitpunkt, wo sie die Chance hatten, Nintendo auf Augenhöhe zu begegnen. Aber davor und danach ging es schon wieder nicht mehr. Die waren es teilweise ja auch sogar, glaube ja, ich, was die Verkaufszahlen dann angeht, also so speziell in den USA war das Mega Drive oder dort, wie es dort hieß ja Genesis dann, was ich auch einen ganz merkwürdigen Namen für eine Konsole finde. Xbox? Okay, vergiss es. Xbox. Übrigens auch das ist erklärt, warum das so ist in meinem Artikel in der Videospielgeschichte, weil es tatsächlich schon eine Firma in Amerika gab, die Mega Drive hieß. Finde ich auch einen relativ naheliegenden Namen. Natürlich. Also Mega Drive. Ich stelle Dichtungsringe für den Waschmaschine. Ich bin Mega Drive. Und Phil Collins hatte offensichtlich nichts dagegen. Also insofern. Nee, absolut nicht. Obwohl ich hätte eher gedacht, dass Peter Gabriel wahrscheinlich klagt, ja. So wie der drauf ist. Allerdings, man hat aber auch schon zu Zeiten des Mega Drives gesehen, dass Sega schon damals überhaupt nicht verstanden hat, seine eigenen Produkte irgendwie vernünftig anzupreisen, an den Mann zu bringen. Also während, ich kann mich erinnern, gerade zu Hochzeiten des dieses Konsolenkrieges Super Nintendo gegen Mega Drive, da hat Nintendo auch angefangen, die ersten TV-Spots für Super Nintendo zu schalten. Erinnert ihr euch noch an diese Kugel, die aus der Erde kommt, ja, und mit klar. Diesem Terminator 2-Effekt sich so morpht und verwandelt? Hier Super Nintendo, das geilste Ding. Ey, da war jeder so geflasht, das war so eine super geile Werbung. Und dann kam Sega, wollte auch so eine coole Werbung machen von so einem Typen, der irgendwie zum Friseur geht und sich hinsetzt und sagt, mach mir den Cyber Razor Cut. Und dann fummelt der Friseur irgendwie an seinem Roboterarm rum und am Ende heißt es dann wie so Mega Drive. Also was völlig Wirres, und es war nicht annähernd so cool wie die Super Nintendo-Geschichte. Ja, das also, zieht sich auch wie so ein roter Faden durch die Geschichte von Sega, dass die immer abgefahrene Marketing- und Werbeideen hatten, die ja auch irgendwie so aus künstlerischer Sicht vielleicht alle ehrenwert sind, aber einfach nicht gut. Aber einfach nie die Zielgruppen erreicht haben und nie die Leute angesprochen haben, die eigentlich das Ding hätten kaufen können. Also von daher, diese Phase, wo die auf gleicher Augenhöhe waren, waren sie eigentlich schon, aber sie haben sehr schnell sich das selbst verbaut. Also ja, das ging relativ schnell, bis der Super Nintendo angefangen hat, sehr vorbeizuziehen. Genau, es ist schon sehr kompliziert, um das aufeinander zu bringen, wie die Situation dort gewesen ist, einfach weil, ja, mit dem Mega Drive hat ja nicht nur dann Sega aus Japan nur operiert, weil die haben ja auch Sega USA dann quasi aufgestellt. Und von dort aus sind ja dann viele Impulse losgegangen, die eigentlich den Erfolg von Sega oder des Mega Drives dann mitbegründet haben. Also wer sich über Sonic mal schlau gemacht hat, der entstand ja teilweise auch aus Ideen, die dann aus den USA mit rübergekommen sind, der so in der Form nicht nur existiert hätte. Mhm. Was ja, und heute Sega lebt heute noch davon, dass es sie mit Sonic jeden Scheiß rausbringen können und der verkauft sich wie blöde. Scheiß hier aber wirklich wörtlich zu nehmen. Der tatsächliche Durchbruch gelang eigentlich Sega dann auch durch die Sportspiele. Zumindest in Amerika war das so der Clou, den sie allen voraus hatten. Mit Footballspielen, mit später dann mit EA, die sie sich dann als erste im Prinzip geschnappt haben. Was viele heute nicht mehr wissen, ist, dass Sega und Electronic Arts früher mal richtig dicke, eng zusammen waren. Und ja, die ganzen Sportspielserien, die wir heute noch kennen, FIFA, NHL und so, kamen alle früher zuallererst auf Mega Drive raus. Und haben mit dafür gesorgt, dass das Mega Drive in den USA so gut abging, weil die Amis halt, ne, die Konsole kaufen, wo es ein geiles Footballspiel oder eben, was weiß ich. Persönlich hat mich nie interessiert, diese Sportspiele. Ja, ich glaube, das letzte FIFA, was ich in meinem Leben auch gespielt habe, war, glaube ich, FIFA 94 auf Mega Drive mit dieser isometrischen Top-Down-Ansicht. Habe ich aber auch damals gehabt, mit Khalil Ibrahim immer Tore gemacht. Mhm. Das war auch noch richtig geil. Das fand ich total cool. Da hatte ich irgendwie immer eine fiese Sehnscheinentzündung, weil ich die ganze Nacht mit dem Kumpel die scheiß FIFA gezockt habe. Und das immer Abstaubertore dann. Ich habe halt immer hier, früher hieß es noch EA-Hockey, später hieß es NHL-PA-Hockey, dann NHL-Hockey, da habe ich alle teilgespielt und war... Es war wirklich verrückt, wie viel ich das gespielt habe. Am Ende war ich halt so gut, dass mein Torhüter in der Scorerliste in den Top 5 war, weil der so viele Assists gemacht hat. Weil ich einfach mit dem Torhüter im Eishockey direkt auf den Stürmer-Stürmer-Tor, dadurch hat der Torhüter immer einen Assist gekriegt, also einen Punkt. Und das war halt völlig lächerlich. Ich habe dann die Spiele, weiß ich nicht, 30-0 gewonnen. Mhm. Und die waren halt damals auch noch nicht so komplex. Da gab es dann halt auch Situationen, wo du immer ein Tor schießen konntest. Also die haben sich immer wieder ergeben. Du wusstest genau, aus dem Winkel muss ich jetzt so drücken, dann geht das Ding rein und so. Ach, die süßen Erfolge. Und jetzt machst du 3 Fracks bei Halo. Das ist unglaublich. Man wird halt alt. Warum bohrst du noch in dieser Runde? Warum mussten wir diese schöne Zeit verlassen damals? Ja. Also ich war echt krasser Sega-Fan und hab auch Nintendo echt richtig gehasst. Also ich hatte keinen Grund, nur weil ich Sega-Fan war. Ich gehörte einfach zum Sega-Lager und deswegen habe ich also Nintendo, ich fand das echt scheiße. Das hat so 2-3 Jahre wirklich gedauert, bis ich mir Super Nintendo gekauft habe, weil ich einfach... Du konntest mental nicht ausstehen. Ja, vor allem irgendwann habe ich auch eingesehen, wie albern es ist, dass mir so viele geile Spiele entgehen, so Super Mario World und Probotector und was alles gab, nur weil ich kein Super Nintendo haben durfte, denn als Sega-Fan durftest du kein Super Nintendo kaufen. Also kompletter Bullshit. Jetzt erzähl doch mal, wie bist du ans Mega Drive rangekommen? Geschenk von den Eltern? Hast du gequengelt? Wie war das damals? Irgendwie beides. Also ich kann mich erinnern, dass irgendwann mein Vater von der Arbeit so einen amerikanischen Mega Drive-Prospekt mit nach Hause gebracht hat. Damals gab es wirklich noch so DIN A4-Prospekte. Mit den ganzen Bildern von den Spielen. Genau, ne? Mit Bildern, mit den Packshots und so amerikanischen Texten, worum es da geht. Und es hat mich so geflasht. Ich hatte keine Ahnung vom Videospielen, aber ich fand das alles so geil. Das klang so wie eine neue Entertainment-Welt. Sei ein Ninja, sei ein Ritter, flieg in Raumschiffen rum. Fand ich total geil. Und da habe ich das Master-System bekommen, fand ich auch sehr gut, aber ich wollte das Mega Drive haben. Und da habe ich echt meine Eltern angequengelt und angeheult, bis sie mir endlich das Mega Drive gekauft haben. So läuft das. Ja, genau, so läuft das. Damals hat man ja noch kein eigenes Geld verdient. Ich weiß auch noch ganz genau, wie das bei mir war. Also ich hatte natürlich auch NES und Master-System und war auch eigentlich happy damit. Und dann gab es einen Videospielladen in Frankfurt und bin ich da rein, da hatten die original aus Japan ein japanisches Mega Drive. Oh, ich hatte auch eins aus Japan. Mit Sonic und Streets of Rage. Geil. Und ich bin da reingekommen in den Laden und hab gedacht, was ist denn das? Neue Konsole? Zeig mal. Und dann hat er Streets of Rage gezockt und mir ist die Kinnlade auf die Theke da gefallen. Das war für mich, ich weiß noch genau, ich konnte nicht mehr an irgendwas anderes denken, weil diese Schlaggeräusche waren ja so echt und diese Kicks und es sah alles so krass aus. Musik. Und dann hat der Sonic reingemacht und die Grafik, ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Das ist, wo bin ich denn hier in der Zukunft? Also es war wirklich unfassbar. Und ich bin nach Hause gegangen und ich glaube, ich habe auch einfach eine Woche durchgeheult und gesagt, mein Leben ist nichts wert, ich brauche Mega Drive, ich will Mega Drive. Und meine Mutter hat es natürlich nicht verstanden. Ne, du hast doch da eine Konsole, hast du so? Ja, genau. Was ist denn daran jetzt besser? Ja, die Grafik. Ja, aber wie die Grafik, da ist doch, weißt du, die sehen ja nicht den Unter, also für die ist das alles das Gleiche. Ja, der könnte ich auch jetzt die PlayStation 3 gegenüber dem NES zeigen, die wird auch sagen, ja gut. Da habe ich meiner Mutter damals ruhig noch so einen Bildervergleich gezeigt, weil ich halt auch unbedingt das Mega Drive haben wollte. So dasselbe Spiel auf Master-System und dann Mega Drive und da musste sie sogar zugeben, dass es wirklich besser aussieht. Genau, man musste dann das zu Hause, das war so ein Teilerfolg. Exakt, man musste zu Hause erklären, warum es total sinnvoll ist, diese Sache zu machen. Das war ja immer der Clou beim C64, konnten die Kids immer sagen, ja, könnte ich auch Hausaufgaben drauf machen. Ja, das war damals genau. Damit kann man auch arbeiten. Damit kann man auch arbeiten und alle haben es gekauft. Aber bei Mega Drive, ja, da kannst du nicht irgendwie sagen, ja, das hilft mir bei Mathe. Das ging leider nicht. Aber ja, dann habe ich mir halt auch einen Mega Drive gekauft damals und habe sogar irgendwann umgebaut. Das ist die Story mit den 3 Mega Drives. Ich hatte ja insgesamt 3. Eins, was ich selber umgebaut habe und das kaputt ging. Dann das allererste und dann eins, was ich mir umgebaut gekauft habe bei Zap Games in Mainz. Da gab es damals in der Videogames gab es eine, oder was in der Powerplay, ich weiß nicht, auf jeden Fall gab es. Oh, Videogames hatte ich auch immer. Die haben übrigens auch den Konsolenkrieg extrem stark angefangen. Das stimmt, ja. Wirklich Super Nintendo gegen Mega Drive. Jedenfalls gab es da in einer der Ausgaben eine Umbauanleitung fürs Mega Drive, wie man halt selber da einen 50-60 Hertz Schalter einbauen konnte. Mhm. Man muss dazu erklären, dass manche Spiele, anders gesagt, dass die Spiele in 60 Hertz halt schneller liefen und das eine bessere Frame. Ja, das war der Unterschied damals für Europa wegen des PAL-Systems hier. Anstatt die Spiele vernünftig anzupassen, wenn du die hier auf europäischen Konsolen rausbringen willst, die in Japan und USA entwickelt wurden, dann musstest du einen Geschwindigkeitsverlust von 17,66% oder sowas in Kauf nehmen, plus dicken Balken oben drum und dran. Die Kiddies merken schon nicht, die und kaufen du, genau, schon. Genau, du hattest halt die Balken noch und wenn du halt diesen 60 Hertz Schalter hattest, dann hattest du zum einen die Original-US-Geschwindigkeit, das heißt, die Spiele waren alle einen Tacken schneller und flüssiger, plus du hattest nicht mehr diese nervigen Balken, sondern hattest quasi Fullscreen und das muss man als Freak natürlich haben und dann habe ich gedacht, ist doch kein Problem, zwei so Kippschalter da einlöten und dann habe ich mich da hingesetzt. Fertig ist die Laube. Ja. Allein, wenn ihr das Equipment sehen könnt, dann wüsstet ihr schon, hättet ihr schon damals gedacht, Mistake. Das wird nix. Das war ein Lötzinn, der schon ungefähr die Dicke von meinem Daumen hatte. Ja. Und ein Lötkolben, der auch so, weiß ich nicht, das war wahrscheinlich noch nicht mal ein Lötkolben, so einfach nur ein Eisenstab. Und dann habe ich einfach mal da mich da an die Platine gesetzt, das gemacht, direkt drei Tropfen von diesem riesen Lötzinn auf die Platine. Das war ganz schön löt von dir. Ja, ja, und schon war es am Arsch. Ja, scheiße. Ja, aber das erklärt dann, dass da umso mehr Mega Drives dann einfach dazukamen, weil genau. Wenn es kaputt ist, es kann nicht kaputt bleiben. Man braucht nee, ja. Man braucht Neues. Ich hatte auch ein original japanisches Mega Drive und ich weiß noch, das erste Spiel fürs Mega Drive war Ghostbusters. Ich habe es auch mal ausgegraben. Du hast hier. Es mal ausgegraben, was hier auch verlinkt ist übrigens. Natürlich und ich habe das sogar gekauft, noch bevor ich die Konsole hatte. Also ich habe das so gebraucht gekauft in Berlin über nur so eine Kleinanzeige und dann bin ich mit meinem Vater hingefahren und habe mein erstes Mega Drive-Spiel gekauft und habe die Konsole aber erst zwei Wochen später bekommen. Oh. Und durfte dann zwei Wochen quasi die Anleitung schon mal auswendig lernen und dachte, dann weiß ich schon mal, was auf C passiert, wenn ich C drücke auf dem Pad und so. Und dann, man war damals vielleicht noch ein bisschen begeistert. Ey, das ist so die schlimmste Art von Wartezeit, die es geben kann eigentlich. Kotzen, bei mir war es, wo es mich richtig dann zerrissen hat, bei mir wurden dann Spiele sozusagen über den Quellekatalog bestellt. Oh, das habe ich auch mal gemacht. Kann man aus dem Quellekatalog sich dann angucken, was es dort gibt und wenn es vielleicht mal ein Schnäppchen oder irgendwie sowas gegeben hat, hat man es bestellt, ja, per Telefon und so weiter, aber dann hat es zwei Wochen gedauert, bis es angekommen ist. Aber in der Zeit konntest du dir noch die ganzen Seiten mit den Unterwäschefotos und den Bikinis angucken im Quellekatalog. Gregor, komm. Das ja, aber wie viel Kraft, glaubst du, habe ich in meinem Handgelenk für zwei Wochen? Too much information. Man hätte mal, egal. Stilvoll sich aus der Nummer ziehen. Nee, nicht wirklich. Es hat sich darauf gewartet. Aber das ist so diese Warten einfach, dieses, du kannst nichts tun während dieser zwei Wochen. Du weißt nur, es kommt dann irgendwann und ach, verdammt, und wann ist morgen? Und dann kommt es, das Spiel ist scheiße, aber das ist dann ja was anderes. Ja, damals hatte man ja ein anderes Verhältnis zu guten und schlechten Spielen. Da gab es keine guten oder schlechten Spiele, da gab es einfach nur Spiele. Und wenn sie halt da waren, dann waren sie da und wurden auch gezockt. Da hatte man nicht die Auswahl an 30 potenziellen 80er-Titeln oder so, sondern... Eben, es lag an dir, wenn das... Exakt, du hast einfach jedes geschafft Spiel hast. Gezockt und zwar auch durch und dreimal durch und von oder vorne... Oder 30 bis, Mal, ja. Und da gab es auch kein Wenn und Aber. Da wurde nicht gesagt, ach ja, die ersten drei Minuten fand ich nicht so toll, ich zock was anderes. Ja. Und das ganz ohne Achievements. Ja. Man hat sich da Wochen Monate hingesetzt und immer wieder denselben Rotz gespielt, ohne dafür irgendeine Belohnung zu bekommen. Ja, du hast ja manchmal immerhin eine Punktzahl, die du dann Ja, aber ich war nie hast. So der Highscore-Typ. Nee, Highscore-Typ das war hat mich noch nie interessiert. Nee. Aber tatsächlich war das wirklich auch mit ein Grund, warum man damals wirklich mit Freunden zusammengezockt hat. Ja. Zum Beispiel, ich erinnere mich, das ist jetzt zwar Super Nintendo, aber dann bei Super Mario World irgendeine Sprungpassage nicht hingekriegt. Da hast du einen Kumpel angerufen und der hat dann quasi frische Geduld mitgebracht, ja. Und der war froh, dass er dann auch mal zocken durfte. Und der durfte dann die Scheißpassagen machen, die blöden Sprungpassagen. Und dann konnte ich wieder weiter zocken, ja. Also das war das war richtig Arbeit. So aus dem Satz, der oft gefallen ist, gerade bei Endgegner-Fights, ey komm, ich mach ihn dir. Ja, genau. Ja. So, wenn der Kumpel es nicht geschafft hat, so, ey komm, ich mach den jetzt. Oh Mann, Alter, der ist zu schwer. Ich muss sagen, mein erstes eigenes Mega Drive hatte ich leider relativ spät, so 95, 96. 2006? Nee, das so spät auch wieder nicht. Ein bisschen was habe ich damals mitbekommen. Nein, aber zu der Zeit, als es rausgekommen ist, 89, 90, so um den Dreh, da hatte ich mir auch gerade den C64 gewünscht. unter der Vorlage, ja, ja, Hausaufgaben machen, dies und jenes und alles. Aber da war diese Investition schon da und das alte Mars-System stand noch irgendwo dort. Aber ja, war natürlich keine Geldreserve mehr für einen Mega Drive, für einen Super Nintendo, gar nichts mehr übrig. Und ich war dann das Kitty, das dann nach der Schule in die Kaufhäuser gegangen ist und dann reihenweise immer an den Konsolen dort stand und alles durchgezockt hat, was dort ging. Schlimm, ne? Ich glaube, ich habe dich sogar mal gesehen. Du hast mich sogar mal gesehen. Ey, es war einmal, fällt mir gerade jetzt ein, das war da so auf dem Super Nintendo damals, da haben ich und ein Kumpel nach der Schule Street Fighter 2 damals an dieser Station dort gespielt. Und da ist ein Reporter oder sowas vorbeigekommen von einer Wochenzeitung, ich weiß nicht mehr genau, was es war, und der wollte irgendwie eine Reportage machen, die Kids, die spielen und so weiter, ne? Und hat dann so Fotos gemacht. Ich hoffe, es war ein Reporter, ehrlich gesagt. Nein. Und hat dann uns befragt, so hier von wegen Spielen und Fotos so gemacht. Und ich habe damals meine Brille gehabt, ne? Gerade, und der hat so ein Foto gemacht, wie ich dann spiele und das Spielbild in der Brille gespiegelt ist, sozusagen. Wow. Von wegen hier die süchtigen Kiddies, die den ganzen Tag dort rumstehen. Hast du das Foto noch? Habe ich nicht. Ich habe den auch nie wieder gesehen. Der hat es wahrscheinlich bei sich ins private Album eingeheftet. Sehr schade. Wollte ich ganz sagen. Der kleine Gregor. Aber hat das Leuchten. Gregor, magst du es, wenn der Hund sich an dein Bein reibt? Ja. Siehst du gerne Filme über Gladiatoren? Das ist ja Geschichte für mich dann eher. Ja, ja klar. Du warst dann weißt du, 300 ist auch ein Zeitzeugenbericht. Da kann ich ja nichts dagegen sagen. Aber ich hab die ganzen Sachen eben im Kaufhaus gespielt. Irgendwann auch, ja, auch so, ich glaube, das habe ich mal über das Master-System erzählt auf einem anderen Podcast. Sonic 1 war ich der Gott auf dem Master-System dort, weil ich das gab. Ich konnte das durchspielen mit geschlossenen Augen innerhalb von 20 Minuten. Das Beste war dort beim Master-System, wenn du das durchgespielt hast. Danach war Thank You for Playing, aber es ist nicht wieder von vorne losgegangen. Die Master-System-Konsolen, die sie dort hatten, waren aber eingeschlossen, direkt im Glas. Das heißt, ich konnte morgens hingehen, 20 Minuten durchspielen und dann konnte ich am Abend nochmal vorbeigehen und da hat keiner von den Verkäufern dort Reset gemacht. Also das konntest du ja auch nicht machen. Konnte keiner Sonic spielen. War total gemein. Du warst ein böses Kind. Nein, dort habe ich auf jeden Fall mein Mega Drive fix geholt, ne, weil konntest du ja anderswo nicht. Dort habe ich auch das erste Mal dann eben die ganzen Sonics gesehen, die Castle of Illusion, Mickey Mouse, Jump'n'Runs und so weiter. Also die ganzen geilen Sachen, die dort gewesen sind. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass meine Onkel relativ videospielverrückt waren und sich dann Mega Drives gekauft haben. So, und die hatten ja drei Onkel, drei Mega Drives sozusagen. Ja, und jeder dann sind seine eigene Sammlung. Gefallen, ne, Gregor? Ja. Nein. Wie das richtig. So läuft bei euch. Nein, vom Quellekatalog. Ist doch klar. Vom Laster des Quellekatalogs gefallen. Ja, wahrscheinlich. Aber stimmt, damals stand man wirklich noch in Kaufhäusern rum und hat sich eine halbe Stunde vor so einen scheiß Monitor gestellt, weil da irgendwie was lief, was man vorher noch nie gesehen hat. Und das dicke Schläger-Kiddy, was dann vor dir steht und dich nicht ranlässt. Ja, das stimmt. Deswegen, also man durfte immer nur zugucken. Ich hab schon die Leute auch mal rangelassen. That's what she said. Nein. Ja, bitte, Wolf. Nee, ich wollte gerade sagen, es ging ja so weit. Ich kann mich erinnern, dass ich damals, ich habe ja mal in Berlin gewohnt und dann bin ich aus Berlin wieder weggezogen. Mhm. Bin dann aber alle zwei Jahre, so mit 15, 16, zurück nach Berlin zur IFA im Sommer gefahren, weil ich wirklich nur die neuen Mega Drive und damals dann Saturn-Spiele sehen wollte. Das war also, die ganzen anderen technischen Neuerungen haben mich überhaupt nicht interessiert. Also jetzt mittlerweile, man war schon mal bei der E3 oder vielleicht mal bei der Tokyo Game Show, aber damals, so mit 15, 16, bin ich echt extra noch zur IFA gefahren und habe da Eintritt gezahlt und habe mir nichts angeguckt, keine Handys, keine Monitore, nichts, sondern bin dann direkt zur Sega-Halle gelaufen, weil es da dann die ersten Saturn-Spiele und diese, die letzten Mega-Drive-Spiele zu sehen gab und sowas. Bei dem ganzen Umfeld, was du hier hast, einfach in Sachen Videogame-Berichterstattung, wir sind ja eh relativ vorne dran, wir müssen uns ja schon arbeitsmäßig darüber informieren, was gerade aktuell ist und was da ansteht. Du kriegst einfach nicht mehr diese Begeisterung hin, wo du einfach unbesehen, ohne dass du vorher Bescheid weißt über irgendwas, auf einmal viele geile Sachen dort siehst. Ne? Das, was du meinst, wo du hier im Spieleladen bist und dort Sonic und Streets of Rage gesehen hast. Stell dir vor, du hättest vorher schon wie jetzt 1000 Zeitschriftenberichte gehabt und die ersten Screenshots und Videos, da wäre der Effekt total null gewesen. Eben, damals, jeder hatte ja wahrscheinlich so sein Stammmagazin. Bei mir war es die Videogames, die habe ich echt jeden Monat gekauft und dann noch die Gamers, wo es nur um Sega-Konsolen ging. Aber ich meine, da hat man sich ja dann auch großteilig auf so einen Test verlassen. So, da war dann das so war ja so auch die einzige Instanz, die man hatte. So. Ja, genau. Man hatte da so einen 2,5 bis 4 Seiten-Test, dann war der auch noch schön gelayoutet, geil aufgemacht und du hast total Bock auf die Spiel bekommen. Heutzutage guckst du halt erstmal, was sagt IGN, dann guckst du Game Rankings an, Durchschnitt, dann 18 Gameplay-Videos und hast eigentlich das halbe Spiel dann irgendwie schon gespielt, ohne es jemals gespielt zu haben. Und damals, da musste man sich echt so auf seine Quellen verlassen. Dann hatte man noch so zwei, drei Kumpels, die es vielleicht schon mal gespielt haben. Und wenn die auch noch meinten, ey, ist geil, war die Sache geritzt. So ein bisschen anders als schlimm, wie weitaus weniger aufregend so ein Gang über eine Gamescom-Messegelände ist, als wenn du damals ins Kaufhaus einfach gegangen bist und dort die Dinger gesehen hast. Ne? Ja, aber das ist die Frage, liegt es an uns, weil wir einfach doppelt so alt sind wie damals? Oder liegt die Games daran, sind scheiße geworden. Ach, ich glaube, das ist schon auch... Nein, das Umfeld ist es natürlich. Das ist natürlich, wenn man in dem Metier arbeitet, natürlich nicht mehr das Gleiche, aber auch das Alter sicherlich. Ich weiß noch, früher habe ich auch in der Videogames und so immer über die E3 gelesen und dann die Bilder von diesen Messeständen und allem und die neuesten Spielen. Ich habe gedacht, ey, das ist ja das absolute Valhalla. Das ist ja, also schöner kann das Leben ja nicht sein als auf der E3. Und ich weiß noch, als ich das allererste Mal in meinem Leben auf der E3 war, das war für mich wirklich so, wie andere in die Grotte von Hugh Hefner wollen, war das für mich die E3, ja. Die Grotte, die Liebesgrotte. Die, die Liebesgrotte, klar. Und die wollte ich natürlich auch. Ja, nee, bitte. Aber, nein, damals erstes Mal auf der E3 habe ich wirklich gedacht so, naja, meine Güte, ist das geil hier, das ist wirklich so. Und dann kam aber der Anruf von der Redaktion so, wir brauchen jetzt ein Interview hier und da und bla und bla. Und dann warst du 18 Stunden unterwegs und Spaß hat es nicht wirklich gemacht. Aber die Faszination, die eben sowas hat, wenn du irgendwo reinkommst, siehst neue Spiele und alles so, das ist immer noch geblieben. Also ich mag das auch heute noch gut im Kaufhof, jetzt vielleicht nicht mehr oder so. Gut. Aber so diese Spielemessen, ich finde, die haben immer noch, also auch Gamescom, wenn dann wirklich neue Spiele da sind, ich freue mich da immer. Letztes Jahr Heavy Rain anzuzocken. Ja. Hat schon Spaß gemacht. Allerdings, aber was wirklich anders ist, damals waren neue Spiele auch wirklich noch neu. Also wenn, ich kann mich erinnern, als Sonic 2 dann damals rauskam, wann war das, 91, 93 so? Da gab es dann irgendwann so deutschlandweit das erste große Preview auf 4 Seiten. Und es war wirklich das erste und auch lange das einzige, was du über das Spiel lesen konntest. Da haben sie halt das erste Level genommen und so ganz viele Screenshots aneinander gesetzt, damit der Leser mal sehen konnte, so sieht das erste Level in Sonic 2 aus. Das war wirklich damals noch, also wenn ein neues Spiel vorgestellt wurde, dann war das wirklich neu und du hast erstmal längere Zeit nichts darüber sonst erfahren können. Heutzutage, ja wie gesagt, durch die endlosen Weiten des Internets ist ja nichts mehr wirklich neu. Egal, was angekündigt wird, dann kommt halt Entwicklertagebuch, dann ein Trailer, dann Making-of, dann Making-of des Trailers, dann Entwicklertagebuch zu Making-of des Trailers und wenn das Spiel draußen ist, hast du irgendwie eigentlich schon alles gesehen. Das war damals, also daher kommt glaube ich so ein bisschen die Begeisterung, die wir früher hatten. Damals waren die Dinger echt noch neu und überraschend. Man hat ja auch damals, wenn man mal ehrlich ist, man hat ja auch Spiele teilweise wirklich nach dem Cover gekauft oder nach den 3 Screenshots, die hinten drauf waren. Also du hast einfach gesehen, geil, hier Ultimate Warrior Fights 3000 und dann war da noch ein Panzer drauf. Boah, das hätte ich gekauft. Da war da noch ein Panzer drauf und hinten hast du Bilder gesehen, wo 3 verschiedene Level offensichtlich waren. Drei verschiedene Level, hallo, ein Panzer, gekauft. Und dann war das Ding einfach gekauft. Da hast du nicht noch recherchiert, ob das jetzt, wie viele Stunden Spielzeit, wie viele Features, was es von welchem Team es ist und was die noch so für Spiele gemacht haben oder so. Es ging ja alles am Arsch vorbei. Es hat ein geiles Cover gehabt, also wurde es gekauft. Und man war jung und naiv und leicht zu beeindrucken. Ja. Schön war auch immer, wenn die Eltern angerufen haben von unterwegs und gefragt haben irgendwie, ey, wir wollen dir mal ein Spiel mitbringen, sag doch mal irgendwas. Habt ihr das mal gehabt, dass euch eure Eltern mal einfach so als Überraschung irgendwie abends mal so ein Spiel mitgebracht haben? Nee. Das war echt richtig geil. Da musst du auf die Schnelle dir irgendwas aussuchen, was du dann gleich bekommst. Aber ich hab da auch immer interveniert. Ich habe immer genau gesagt, wenn Geburtstag oder Weihnachten oder irgendwas war, habe ich immer gesagt, dieses Spiel in dieser Verpackung von dem Hersteller, nichts anderes, wenn ihr mir ein anderes Spiel kauft, dann heul ich. Ja, keine Experimente. Also keine Experimente. Das ist ja das Schlimmste, wenn Mütter losgehen und denken, sie tun ihrem Kind was Gutes und gehen dann so nach der schönsten Packung oder was nett klingt und bringen dir einen absoluten Rotz mit. Eben, anstatt Knochensturm hast du Lee Cavaliers Golfsimulation. Exakt. Ja. Zenigolf habe ich auch gezockt. Genau, davon gibt es eine neue Version. Wir sollten auch jetzt mal zur Software kommen. Denn richtig, worum geht es nochmal? Das Line-Up ist also, ja beachtlich. Ja, das Mega Drive eben, oder es ist ja eigentlich das Mega Drive, ne, vom Artikel her. Ne, also ich habe immer das Mega Drive gesagt. Ich auch. Viele Leute die sagen Megadrive, auch der Mega Drive. Nee, aber das klingt irgendwie falsch. Und die Mega Drive sowieso gar nicht. Also kannst du eh nicht machen. Wir sagen das Mega Drive. Das Mega Drive. Ja. Nee, aber das Mega Drive vom Line-Up her hatte natürlich durch die, ja, durch den Ansatz, dass es jetzt ja die To-Go-Hardware, ne? Das ist das Gerät, wo du dann die bestmöglichen Spiele haben könntest. Zu der Ära hat es ein ganz besonderes Line-Up eben gehabt, was primär natürlich sehr viel aus Sega-eigenen Spielen bestand, weil Sega war ja damals auch echt ganz groß, was die Automatenspiele dann angeht und Spielhallensachen. Und Mega Drive sollte am Anfang direkt ja noch replizieren eigentlich, ne? Dass du das Erlebnis, was du in der Spielhalle hast, endlich auch für zu Hause. Ne? Ich kann mich noch an den Werbeslogan erinnern. Wenn man es nicht wüsste, würde man auf einen sündhaft teuren Automaten kommen. das war dann so Space Harrier, Afterburner, Altered Beast. Golden Ghost und eben der erste Titel, mit dem wir, glaube ich, auch ganz gut dann einsteigen können. Wir werden das hier dann gleich nach Genre alles nach und nach mal kurz beleuchten, was das Mega Drive hatte. Aber vom Launchline-Up her bestand eben so gut wie alles aus Arcade-Titeln und da ganz vorne dran, was auch mit beigepackt war in die Konsole, war Altered Beast. Ja. Was für ein Scheiß. Ein ganz, ganz großes Game, was ich schon vom C64er aus kannte. Dort natürlich in einer ganz, ganz, ganz miesen Version, wo ich dann gedacht habe, ey, auf dem Mega Drive ist es bestimmt geil. Bedingt. Ja, man muss kurz sagen, wer es nicht kennt, also es geht darum, irgendwie man, es spielt zum alten... Wenn ich sage, es spielt im alten Griechenland, denkt jeder an God of War. Nee, es ist so ganz simpel, von links nach rechts, man prügelt irgendwie so Gegner nieder und Zeus holt dich von den Toten zurück, damit du seine Tochter rettest und dann, also du bist halt so ein Männchen, läufst von links nach rechts, klopfst Gegner kaputt und manche von den Gegnern hinterlassen so Energiekugeln. Und genau. Wenn du eine eingesammelt hast, wird dein Männchen noch stärker und muskulöser, kann doller zuhören, aber wenn du so eine zweite silberne Energiekugel einsammelst, dann verwandelst du dich in so ein Werbiest. Im ersten Level ist es, glaube ich, so ein Tiger oder ein Wolf. Oder erstmal ist es der Wolf. Später noch ein Werbär, glaube ich, ein Werdrache. Also kompletter Bullshit. Und lustigerweise, ich habe es vor 2 Wochen nochmal reingemacht in der Mega Drive Collection für die Xbox. Einfach so aus Langeweile. Ja. Und das ist ja wirklich unglaublicher Rotz. Also da ist einem auch wieder aufgefallen, wie unfassbar unfair die Spiele auch teilweise damals waren. Ja, das ist einem gar nicht so aufgefallen. Wenn du es gut spielen könntest, hättest du es eben in 20, 25 Minuten maximal ja, aber durch. Ja, eher, ne? 15 Minuten. Eher 15 so Minuten und dann eben, 4, ja, das ist durch die Natur aus der Arcade-Halle, wenn du dort versagst im Spiel, nach 1, 2 Minuten, dann wirfst du eine Münze nach. Ja, klar. Ne? Ja. Und groß wurden die ja von der Spielebalanz im Prinzip her nicht anders gemacht, wenn es sie dann zu Hause gegeben hat. Du wolltest eben das Spiel aus der Spielhalle haben. Das waren dann diese 10, 15 Minuten Erlebnisse maximal, die aber gestreckt wurden auf teilweise Monate hinaus, damit du das dann auch vernünftig lernst. Und ja. Das ist auch schon wieder ein gutes Anzeichen dafür, was bei Sega irgendwie schon immer schief gelaufen ist. Also damals kam das Super Nintendo raus und was war dabei gepackt? Super Mario World. Also der besten Spieler aller Zeiten. Das war einfach direkt dabei, weil die wollten, dass du gleich mit einem geilen Spiel nach Hause gehst und anfängst zu zocken. Bei Mega Drive war dann halt Altered Beast dabei und das war, also selbst damals war das schon kein gutes Spiel. Es gab jetzt keine Fanbase, die nach Altered Beast geschrien hat. Das wollen wir haben. Ja, Altered Beast sollte ja dann auch der Grafikblender eigentlich zu Beginn sein. Eben durch den anderen Ansatz. Nintendo, wie du schon gesagt hast, die machen durch die Natur, weil sie eigentlich ja keine Spielhallenfirma sein, eher dann Spielerlebnisse und Spieleserien, die für den Heimgebrauch schon konzipiert und gemacht sind. Da hast du eben sowas wie die Mario-Spiele, Jump'n'Runs oder die Zeldas, die dann einfach groß angelegte Abenteuer sind, die, wo du auch Tage, Wochen lang dann dran sitzen kannst. Sega hatte ihre Stärke mit eben solchen Arcade-Geschichten, Spielhallenerlebnissen, die dann wirklich kurz sind, aber dann eben knackig schwer und vor allem grafisch gut aussehen. Und das war eben wirklich das Launch-Line-Up, was du dort hattest. Selbst echt gute Titel am Anfang, wie so das Golden Ghosts, was dafür dann gekommen ist. Fürs Mega Drive, was dann auch relativ nah dran schon am Automaten war, war aber auch ziemlich hacke schwer. Und aber sah geil aus. Es sah geil aus. Ja, das war eben der Hauptgrund, warum man am Anfang auch einen Mega Drive haben wollte. Hier in Deutschland ist die Spielhallenkultur natürlich nicht wirklich ausgereift, weil hier eins der wenigen Länder, wo du wirklich nur ab 18 in die Spielhallen kannst. Bei mir damals daheim in Griechenland sozusagen, auch natürlich, obwohl ich hier gewohnt habe und aufgewachsen bin, jedes Jahr in Griechenland gewesen. Dort ist die Spielhallenkultur anders. Da gibt es eben an jeder Ecke eine Spielhalle, wo überall die Automaten aufgereiht sind, ältere, neue Automaten oder sowas. Und da sind die Kinder eigentlich und daddeln den ganzen Tag. Ja, das sind auch nicht so dunkle, seltsame Löcher hier. Also hier da am Bahnhof. Da ist nicht der versoffene Straßenpenner, der sein ganzes Geld in die Slotmaschine dort reintut nebendran, sondern das sind einfach wirklich Spielhallen für Kids dann gedacht. Das sind auch ein Café nebendran oder dass du was essen kannst, was trinken kannst. Also alles ganz. Das ist ja das bestimmt auch eine anders. Besonderheit, sage ich mal, in Deutschland. Dass Spielhallen hier schon immer, also Arcade-Automaten immer schon in die gleiche Schublade gesteckt wurden wie Glücksspielautomaten, mhm. wie irgendwelche einarmigen Banditen und so. Deshalb sind die ganzen Spielhallen in Deutschland ja auch ab 18, weil die da alle die ganzen anderen Scheißsachen stehen, was halt völliger Quatsch ist. Total, so ein ja. Double Dragon Automat damals war ja nicht das gleiche wie, was weiß ich, wie diese Glücksspielautomaten. Ja, das halt aber es lässt ja wieder Rückschlüsse darauf, wer Gesetze macht in diesem Land. Ja, es fühlt sich so ein wie eins dieser Gesetze, wo es heißt, so diese verrückten Ami-Gesetze, ne? Du darfst nicht über die Straße rückwärts gehen, während du einen Hut auf hast. Also so Automatenspiele. Das finde ich aber auch scheiße. Ja, natürlich, ist scheiße, aber es gilt heute noch, ne? Und so. Irgendeiner hat es mal festgelegt in den 70er, 80ern, was weiß ich, dass es hier nur unter das Glücksspielgesetz dann fällt, solche Spielhallenautomaten, und die Kultur ist hier nie entstanden. Aber wir waren, ja, die Spieler konnten wir natürlich trotzdem spielen in den Umsetzungen für Konsolen, speziell wie das Mega Drive, was auch, ich glaube, anfangs eben durch diese Arcade-Geschichten, die gekommen sind, auch so ein bisschen den Ruf wegbekommen hat. Ey, wir sind die Konsole, wo es dann richtig abgeht, wo richtig Action ist, was natürlich auch immer ein vorherrschendes. Zock all die großen Hits aus der Spielhalle, jetzt zu Hause. Ja, und natürlich auch durch Spielhalle dann auch bestimmt, weil von Anfang an, natürlich in der Spielhalle findest du keine Rollenspiele eigentlich. In der Spielhalle findest du keine Jump'n'Runs und sowas. In der Spielhalle findest du Leute, die sich prügeln, Leute, wo geballert wird, also einfach richtig knallharte Action-Sachen eigentlich, weil das ja dich am ehesten dann davon. Das und Sport, ja, dann auch so in der Form. Aber direkt zu Beginn war es wirklich das Action-Ding, und da hat auch das Mega Drive seinen Ruf wegbekommen als Action-Konsole eben, ne? Wenn du dann ein Action-Spiel haben willst, ein Shooter, ein Prügler, irgendwie sonst was, da bist du eigentlich auf dem Mega Drive gut beheimatet. Und ich habe mir mal die Liste der Spiele angeguckt, die vom Mega Drive rausgekommen sind. Ungefähr 2000 Titel. Muss ich natürlich ein bisschen runterdampfen, was es geht. Aber dieses was, wir grobe, können nicht über jeden Titel sprechen? Wir haben doch schon einen abgehakt. Ja. Mindestens. Aber das sind ja viereinhalb Monate Podcast. Dieses grobe Label Action, da fällt natürlich viel. Das ist die Lindenstraße der Podcasts. Nee, ich muss ja meine Überleitung irgendwie bauen. Ja. Oh, Entschuldigung. Ja. Achtung, wir hören jetzt Achtung, Gregor mit einer fantastischen Überleitung. Ja. Und jetzt Action. Boah, wenn ich jetzt was zu werfen hätte, das war enttäuschend. Nein, aber Mega Drive hatte damals schon seinen Ruf weg als Action-Konsole, und ich meine, die besten Spiele, wo dann richtig Action abgegangen sind, hattest du eben dort. Also wenn du sowas nimmst, ich würde gerne auf die Treasure-Sachen zum Beispiel eingehen. Ne, Treasure hat ja einer der Entwickler, die mit dem Mega Drive richtig losgestartet haben und haben dort zum Beispiel, was Wolf auch hier für die Sendung ausgegraben hat, Gunstar Heroes zum Beispiel gemacht. Sehr so geil. Ein geiles Ding, ey. Gunstar Heroes, ein, wie würdest du es heutzutage nennen, Run and Gun oder irgendwie sowas? Ja, von so links, Run and Gun trifft es, glaube ich, also schon ganz gut. Von links jump nach rechts laufen, shoot. Jump and Shoot, links oder nach rechts laufen shoot, und wegballern, grobes Label Action. Aber das war damals eines, ein Spiel, was alles vereint hat, was das Mega Drive ausmacht. Ne? Dicke Action geht ab, super schnelle Grafik, Explosionen ohne Ende, geiles Level-Design, einfach alles drum und dran. Ne? Also Gunstar Heroes ist auch eines der Spiele, die auch heute noch unheimlichen Spaß machen, die einfach, ja, von das Gameplay und die Grafik und so haben da einfach eine perfekte Synergie gehabt, die bis heute geblieben ist. Also das muss gar nicht besser aussehen oder mehr Features haben oder so. Das Spiel kann man eigentlich nicht mehr viel besser machen. Das, was es damals war, ist auch heute noch super und macht auch heute noch unheimlichen Fates. Also ist eines auch meiner absoluten Mega Drive All-Star. Also ist in den Top 10 of all Mega Drive Games. Ja, vor allem, weil es wollte ja gar nicht mehr sein, als es ist, nämlich echt nur ein schnelles, geil aussehendes, krachiges Actionspiel. Also es hat ja nie so getan, als wäre es jetzt irgendwie irgendwas Intelligentes oder hat nicht irgendwelche Gameplay-Elemente eingebaut, die da nicht reingehören. Das ging halt los und nach 3 Minuten kam so der erste Zwischenboss und ab da hast du eigentlich bis zum Ende keine Pause mehr gehabt. Da kam halt ein Superboss nach dem anderen. Gab es den ersten 3D-Boss überhaupt der Videospielgeschichte? Dieser holz-viereckige... Dieser Steinmann oder ja, was? Ja, der war 3D. So, der hat ja so zum ersten Mal echte. Das weiß ich nicht mehr. Also weiß nicht mehr, echte, sondern gefakte. Ja, 3D. Ja, natürlich. Ich weiß nicht mehr, ob der dann der erste gewesen ist, aber es war natürlich. Also du meintest gerade, Wolf, natürlich, dass das Gunstar Heroes Einzelspiel war, das keine Elemente reingenommen hat, die doch nicht reinpassen. Was ich an den Treasure-Sachen und ja speziell an den Spielen von denen immer gut fand, dass sie eigentlich ein Actionspiel haben, aber sehr, sehr kreative und coole Ideen dort reinpacken. Also da gibt es ja auch den einen Level, wo du ein Würfelspiel dann quasi hast. Genau. Da kommst du ein Level an, das ist ein Brettspiel auf einmal. Ne? Und funktioniert trotzdem eben, dass du Sachen auswürfelst und dann gegen Gegner kämpfst und andere Geschichten machst. Und das zieht sich durch Gunstar Heroes und durch andere Sachen, die Treasure auch rausgebracht haben als Entwickler. Also eins meiner ganz großen Highlights war damals Alien Soldier. auch ein, wo ich mich lange Zeit dann auch wirklich in den Hintern gebissen habe, dass ich das Modul verkauft habe nach einiger Zeit. Ich hatte es damals für 30 Mark oder sowas im großen Ausverkauf bei Karstadt mitgenommen, durchgespielt und dann wieder verkauft. Und das Ding ist dann so selten geworden, dass es so für 100, 200 Euro weggegangen ist. Auch grafisch wahrscheinlich eines der besten Mega Drive-Spiele, die es gibt. Alien Soldier ist vom Konzept her auch relativ simpel. Du bist ein Alien. Ja, Jetzt sag doch bitte mal kurz, wie das Alien aussieht. Das Alien sieht aus wie ein Truthahn im Space-Anzug. So. Ja. Das doch kann fragen. Vielleicht eins der Probleme des Spiels gewesen sein. Problem will ich das nicht nennen. Es sah einfach, der Typ, den du gesteuert hast, war eben dieses gefiederte Ding und das Spiel bestand nur aus. Was Internet ist denn jetzt hier los? Internet geht nicht, aber da kannst du reingucken. Achso, sind gerade wieder nackte Frauen am Fenster vorbeigelaufen. Okay, ja, nicht mehr so. Ja, die habe ich bestellt, die kommen gleich. Nein, aber das Spiel selber war so eine Art, ja, Vorläufer kann man es nennen, von so einem Shadow of the Colossus. Du hast eigentlich kein richtiges Spiel drin gehabt, sondern einfach nur Endbosse. Mhm. Ja, wo du merkst, das war dann die Evolution, hey, wir scheißen auf Level. Ja, die Bosskämpfe sind das, was es ausmacht. Und du hattest knapp 30, 40 Bosskämpfe hintereinander. Mhm. Einer spektakulärer und aufwendiger und schwieriger als der andere. Immer und was da explodiert ist auf dem Bildschirm, ging eigentlich auf keine Kuhhaut. Gibt es mittlerweile zum Glück als, ich glaube, Virtual Console Download, ja. Also nicht mehr so teuer, um das nochmal nachzuerleben, aber das war nochmal ein richtiges Brett, was richtig mir dann... Absolut, also das waren genau die Spiele, die den Status des Mega Drive so als Action-Konsole, wie du schon gesagt hast, Gregor, wirklich zementiert haben. Also das hat er echt erstaunlicherweise relativ lange gedauert, bis das Super Nintendo da anschließen konnte. Also ich kann mich erinnern, als Super Nintendo rauskam, kamen natürlich auch schon die ersten fetten Action-Spiele, also Pro Protector gab es ja relativ früh und viele andere Spiele, deren Namen mir gerade nicht eingefallen ist. Auf jeden Fall, da hat man gesehen, dass das Super Nintendo ab so einer gewissen Sprite-Anzahl auf dem Bildschirm angefangen hat zu ruckeln und da kamen ja so die ersten Berichte, mein Gott, ey, wie ist das ein gigantischer Fehlschlag, kann man Action-Spiele auf dem Super Nintendo nicht spielen? Während da haben alle Mega Drive-Jünger haben sich dann zurückgelegt und gesagt, ja, Alter, meine Konsole macht das seit 3 Jahren, weißt genau, du, die haben, krassesten Action-Spiele. Die haben sich quasi einfach ins Fäustchen gelacht, ne? Ja, genau. Speziell lag es eben daran, die Super Nintendo-Hardware war relativ untermotorisiert, der Hauptprozessor hatte irgendwie so 1, irgendwas Megahertz, während das Mega Drive so einen gängigen Computerchip drin hatte, der zum Beispiel auch im Amiga drin gestellt hat, den 68.000 Motorola irgendwas, der so 7, 8 Megahertz hatte. Mhm. Klingt heute natürlich nach gar nichts, wenn man mit Gigahertz rechnet, aber damals hat es eben sich darin geäußert, dass du speziell Spiele, wo dann richtig schnell gescrollt wurde, wo die Grafik sich richtig schnell bewegt hat, dass die auf dem Super Nintendo angefangen haben, einfach zu ruckeln. So ein Super Gradius, kann ich mich erinnern, als einer der Launch-Titel. Die ganzen EA-Sportspiele waren ja auch auf Mega Drive viel besser. Zum Beispiel NHL-Hockey hat immer schlechte Noten gekriegt auf dem Super Nintendo, weil es einfach geruckelt hat. Und da war ja wirklich nur, also die wurde ja nicht viel gescrollt. Ja? Also, aber das bisschen, was gescrollt wurde, haben die schon nicht flüssig hinbekommen damals. Also das ist auf jeden Fall krass gewesen. Dafür klang das Mega Drive immer scheiße. Also das würde ich gerne debattieren. Ja? Okay. Ja. Also rein technisch gesehen klang es scheiße, ja. Absolut. Ich rede jetzt nicht über die musikalischen Soundtracks der Spiele. Nein, absolut, was die Technik eben angeht. Über die Technikleistung. Also speziell da hatte das Super Nintendo wieder einen der großen Vorteile. Die haben einen Soundchip von Sony damals gemacht bekommen, der irgendwie 1000 Harmonien gleichzeitig kann und Instrumente samplen und so weiter, sich echt gut angehört hat, aber ein bisschen dumpf immer. Das Mega Drive hatte als Soundchip, glaube ich, irgendwie so ein Derivat des alten Master System Chips drin, weil der war gerade dafür gut genug, dass der dann irgendwie dann die Sounds war. Und das Mega Drive hat einen sehr blechernen, technoiden Wumps-Soundtrack gemacht. Ja, also alle Sounds, die du dort hattest, wenn du ein Musikstück hörst, was auf Mega Drive Soundchip komponierst, erkennst du das sofort eigentlich. Ne? Keine andere Konsole, keine andere Hardware hat diesen Soundcharakter. Also du weißt immer sofort, du Wumper, Wumper, Wumper, speziell Gitarristen wie Yuzo Koshiro, der dann solche Techno-Musik dann für die Streets of Rage-Dinger komponiert hat. Mhm. Wie geht die Sonic-Musik? Wer kann sie noch? Ja. Genau das, ja. Trotz dieser technischen Limitation hat aber ja, die Leute, die dann die Soundtracks dafür gemacht haben, auch dementsprechend manchmal auch vom Leder ziehen, also so wie Sonic, das ist echt gut umgegangen mit den Einschränkungen, die der Chip hat, und hat sich dann auch immer gut angehört für einen Jump'n'Run. Hat sich ja dann auch gebessert. Also irgendwann haben die Programmierer ja auch angefangen, diese technischen Limitationen des Soundchips dann auch in den Griff zu kriegen. Also das klang ja nicht bis zum Ende immer schrottig. Aber, also gerade so, als Superman noch rauskam und man wirklich so vergleichen konnte, da muss das Mega Drive echt den Kürzeren ziehen, ja, was die Akustik angeht. Es hat trotzdem gepasst, selbst bei solchen Sachen, finde ich, einfach durch, wenn du solche Remi-Demi-Action-Spiele dort hast, ja, und sich dann die Sounds so anhören, als ob sich gerade einer wie blöd an einem Synthesizer austobt die ganze Zeit. Das hat irgendwie dazu gepasst, verglichen mit diesem gemächlichen Zeug. Also Super Nintendo hat sich auch sehr gemächlich angefühlt. Ne? Du hast ja auch eine schöne Melodie und es wird schön gepfiffen. Super Mario springt mit Yoshi über den Abgrund und alles. Whip, whip, whip, und alles super. Und bei Mega Drive rumst mir der Super Techno-Soundtrack ins Ohr, während ich Echsenmenschen mit meiner Riesenknarre aus der Luft wegballer. Da gab es auch geile Soundtracks. Ich bereite jetzt gerade einen Blog-Eintrag über so meine Lieblings In-Game-Tracks vor und da ist auch eins von Yuzo Koshiro dabei. Oh, sehr gut. Ja, Shenmue. Ist auch dabei. Habe ich verraten. Nein. Nee, aber ich meine sogar noch was anderes. Egal. Oh, ja. Ey, aber ich werde eh auch hier im Podcast, also wenn ihr bis hierhin gehört habt, werdet ihr eh schon etliche Mega Drive-Sounds dann gehört, weil ich werde es mir nicht nehmen, dass meine Lieblingsmusiken hier dort zu verbauen. Absolut, ey. Was dann Action-Sachen angeht, also Treasure hat natürlich auch noch mehr gemacht, die auch ein bisschen in die Jump'n'Run-Ecke gegangen sind. Dynamite Heady. Boah, kurz geil. Ansprechend, auch ein super kreatives ja, Action-Jump'n'Run, wo es ja, der Trick dann dort drin bestand, dass du ein Wesen warst, das seinen Kopf austauschen konnte. Ja, du hast dann wie bei Super Mario Blöcke, glaube ich, dort aufgeschlagen und der Typ, ja, den du gesteuert hast, dieser Paddy, hat dann andere Köpfe bekommen, die dann andere Fähigkeiten hatten. Ich glaube, irgendwie schwingen wie so ein Lasso oder Feuer. Ja, der eine Kopf konnte dann schießen, mit dem anderen konntest du dich so an Wänden hochziehen, der dritte hat dich unsichtbar gemacht und also kam. Und auch hier wieder extrem abgefahrene Bosse. Also ich kann mich im letzten Drittel des Spiels kommt so ein Fluglevel, da fliegt man so als Art Flugzeug durch die Runde und dann am Ende kämpft man gegen so einen riesigen, naja, Babykopf. Nach Beschuss platzt der Kopf dann auf. Also ist jetzt nicht eklig. Also der Kopf geht halt so auf, so wie bei diesem Püppchen und darunter ist halt noch ein Kopf. Und das ist dann der Kopf eines jungen Mannes und dann wird er langsam alt und zum Greis. Also da waren auch wieder extrem geile Bosse. Oder so ein riesiger Roboter, der dann die ganze Plattform, auf der du gekämpft hast, einfach umgedreht hat mit seinen Händen. Und auf einmal warst du ganz hinten im Bildschirm und konntest dich nur noch ganz klein sehen auf der anderen Seite der Plattform, musst da mal ausweichen. Also die waren da schon echt kreativ, die Jungs. Waren gute Jungs. Grafisch waren die auch echt immer so, ja, das, was Rare dann irgendwann mal für Super NES oder so wurde, oder N64 war Treasure echt fürs Mega Drive. Grafisch, finde ich, waren die Sachen von denen immer ja, Referenz. Eigentlich. Ja, du konntest immer, wenn du Treasure auf der Packung eigentlich gesehen hast, und das wurde ja damals auch durch die Zeitschriften gesagt, du wusstest, du kriegst immer was richtig Geiles, bis dann Mischief Makers auf dem N64 kam, aber das ist eine andere Geschichte. Aber so dieser Einfallsreichtum, Treasure ist natürlich nicht nur die einzigen, die das auch gut können, eine andere Serie kann man es auch fast schon nennen, und ich glaube damals, der Grund, warum ich damals wirklich einen Mega Drive haben wollte als erstes, auch das erste richtige große Highlight war Super Shinobi. Boah, ich wollte es gerade sagen, finde ich ja noch mit eins der besten Spiele aller Zeiten. Ist einfach so. Das ist auch irgendwie jetzt keine Nostalgie. Also nicht nur. Nee, das ist einfach bis heute noch ein absolut geiles, perfektes, unglaublich gut spielbares, fett aussehendes, geil klingendes Spiel. Also das war wirklich auch das erste Spiel, wo ich auf Mega Drive gedacht habe, okay, hier ist tatsächlich eine neue Generation an Videospielen gerade entstanden, weil das sah einfach auch so geil aus und es hat so Spaß gemacht. Da mit dem Double Jump und dann sind da die Shurikens geflogen und wir kennen alle den Trick, dass man unendlich. Und 999, ja, genau. Wo war das? Im Soundmenü am Anfang? Nach unten? Im Soundmenü, ja. Irgendwas. Ja, das hat sich eingebrannt gemacht. Irgendwie, ja, verdammt nochmal. Ne? Sowas vergisst man nicht. Es war wirklich einfach geil. Das und war der Hammer. Es war schwer, aber es war trotzdem irgendwie, ja, fair und es sah einfach geil aus und du wurdest einfach belohnt für die Arbeit, die du investiert hast, weil dann geile Endbosse kamen und so und das, ach, ich weiß nicht, dann noch die Special, wie ging es noch, wenn man nach oben drückt nach oben und A, glaube ich, genau, kamen dann die Blitze dann oder die Feuersäulen und so, ach, es war einfach geil. Also, du musst nur A drücken, was auch ganz cool an Super Shinobi damals eben gewesen ist, dass es als einer der ersten Titel eben keine direkte Arcade-Umsetzung gewesen ist, also dass es dann davon das Vorbild gegeben hat, weil wenn sie das gemacht hätten, sie das klassische Shinobi genommen, das ja genauso wie, ja, Shinobi ist ja eh nur, du bist mit dem Ninja unterwegs und haust Sachen kaputt. Du musst Geiseln retten. Na? Das gibt's ja auch relativ originalgetreu fürs Master System. Genau, Spiel relativ gut und ich habe es damals auch in Griechenland in der Spielhalle gezockt, war auch eigentlich ein ganz geiles Spiel mit den Zwischenleveln, wo du in 3D die Shurikens dann geworfen hast. Das war schon ziemlich cool gewesen, aber Super Shinobi war dann eine Entwicklung extra fürs Mega Drive. Und ja, das war auch das Ding, also da weiß ich heute noch, so eine 90%-Wertung in der Powerplay bekommen, wo ich den Test 1000-mal gelesen habe und mir sich das eingebaut. Ey, 90%, guck mal, wie geil das ausschaut. Ja, das war auch in meinem Bewusstsein so das erste Spiel, was wirklich so alles weggerockt hat. So, das ist wie, wenn heute irgendwie, das nächste Call of Duty rauskommt und jeder völlig baff ist, so, Alter, was geht denn jetzt mittlerweile ab? Das war damals Super Shinobi. Also, was sich da getan hat, grafisch war das total geil. Und Eddie, du hast auch schon gesagt, die Bosse. Ich kann mich erinnern, im vorletzten Level, glaube ich, der Boss war ja so ein riesiger, feuerspuckender Brontosaurier im Inneren eines Schiffes. Und das fand ich, mit 8 oder 9 fand ich das so schwer, dass ich mir gesagt habe, Alter, ich spiele nicht weiter, bis ich weiß, wie man diesen scheiß Brontosaurier besiegt. Und natürlich war das eine absolute leichte Lachnummer. Das eigentlich ist schon, aber der Grosch muss erstmal fallen. Damals war man noch sehr beeindruckt von sowas. Ja. Apropos Bosse, es gibt ja mehrere Versionen von Super Shinobi. Ganz, ganz erste, die rausgekommen ist, die durfte aus lizenzrechtlichen Gründen nicht mehr weiter aufgelegt werden, wurde verändert, weil in der allerersten japanischen Version waren zwei der Endgegner, waren Spider-Man und Batman. Ja. Ja, die dann natürlich, ja, die Japaner nehmen es, glaube ich, nicht ganz so genau, was hier Rechte angeht. Das war ein Endgegner-Fight, ne? Er hat sich verwandelt, glaube ich. Genau, er hat sich verwandelt. War's. Irgendwie erst, glaube ich, irgendwie als Spider-Man und dann, wenn du ihm dann eine gewisse Anzahl von Treffern mitgegeben hast, dann ist er kurz aus dem Bild gegangen und kam dann als Batman wieder oder andersrum. Terminator gab es auch. Terminator war auch mit drin, weiß ich gar nicht mehr. Aber das musste natürlich, als das Spiel dann in den westlichen Märkten released wurde und die dann gemerkt haben, oh, wir können so Copyright-Infringement nicht doch. Aber wie dreist, ey. Also schon einfach was, ja, wir packen es einfach rein. Und im Intro Hattori Hanzo. Ja. Sunny Chiba. Der dann Comeback bekam nochmal dank Tarantino. Es gab aber dieser Spider-Man-Batman-Geschichte, dann gab es irgendwie noch zwei, drei Versionen. Ne? Die nächste Version, da war dann irgendwie Batman war nur noch so ein Fledermausmann, also nicht mehr der Original-Batman, sondern so ein Fledermaus-Typ. Aber Spider-Man war dann nach wie vor Spider-Man. Und in der dritten Version haben sie auch aus Spider-Man so einen unverfänglichen Anführungszeichen Spider-Man gemacht. Und ich habe noch die zweite Version mit dem Original Spider-Man, aber es ist nicht mehr der Original Batman. Ist wahrscheinlich etwas für Sammler. Ich finde übrigens, Gregor, und das bist du unseren Zuhörern schuldig, du solltest, jetzt heiz ich dir ein bisschen Arbeit auf. Über die ganzen Spiele, die wir reden, auf jeden Fall würden sich die Zuhörer bestimmt über auch YouTube-Links freuen. Da bin ich, ja, natürlich, mache ich doch gerne. Nee, ja, klar. Ja, und vor allem bis morgen, das wird auch sehr gut. Ja, gar kein Problem, das sind ja nur Problem. Ungefähr 500. Also zu Revenge of the Shinobi sollte auf jeden Fall... Nee, Revenge of Shinobi sollte man eigentlich zeigen, also speziell wer die Sachen einfach nicht gesehen hat. Ja, und ganz klar hier. Also ich kann auch wirklich nur empfehlen, wer so ein bisschen Interesse an auch so älteren Klassikern hat, gerade Revenge of Shinobi oder Super Shinobi, ist so der andere inoffizielle Titel, muss man eigentlich mal gezockt haben. Ja, kann man dazu irgendwie gar nicht sagen, aber also wenn jemand interessierter Videospieler sein möchte und davon vielleicht noch nichts gehört hat, bitte irgendwie holt das mal nach. Legal runterladen oder sonst irgendwie vom Kumpel ausleihen, wer noch Mega Drive im Keller stehen hat und echt mal spielen. Das gehört einfach Die Empfehlung hätten wir sowieso ja auch nochmal am Ende gegeben, aber auch nochmal über alle Wege. man kann es ja auf tausende Wege mittlerweile spielen, ob es als Virtual Console Download ist oder speziell die Treasure-Sachen gibt es auch auf Xbox Live und PlayStation Network oder eben durch die Sega Mega Drive Collections, die rausgekommen sind. Ja, die wobei da, traurigerweise, da ist ja Shinobi 3 drauf und Shinobi 2, also Super Shinobi nicht, da habe ich mich Ich glaube, auf der älteren ist es drauf. Es gab die ja auch nochmal für die PS2 und die PSP, die Version, da müsste Revenge drauf sein, aber oder man kann es separat eben auf der Virtual Console. Also man kriegt es auf jeden Fall hin und da lohnt sich der Preis immer noch von so ungerecht, also 8 Euro würde ich immer noch heute dafür bezahlen eigentlich. Ich kann mich erinnern, beim letzten Boss, der wirbelt ja mit seinen Haaren so rum und lacht die ganze Zeit so böse, weil so ho, ho, ho, ho. Und da hat mein kleiner Bruder immer angefangen zu weinen, wenn er es gesagt hat, wenn ich es gespielt habe, weil er es ganz gruselig fand. Egal, das von nebenbei. Egal. Übrigens ich lese gerade, vielleicht als Information, es gibt Revenge of the Shinobi für Wii Virtual Console. Haben wir doch gerade schon gesagt. Während der recherchiert, reden wir darüber einfach. Ja, wenn man nebenher nach Pornos surft, dann... naja. Nee, aber ihr habt gerade gesagt, ihr seid euch nicht sicher. Ja gut, dann hast du es, danke, dass du es nochmal bestätigt hast. Bitteschön. Nee, aber du hattest kurz die anderen Shinobi-Spieler erwähnt, die leider letzten Endes nicht so gut gewesen sind. Man hatte einerseits Shadow Dancer, das mittlerweile das wieder deindiziert wurde, was lange Zeit... Lustigerweise der dritte Boss bei Super Shinobi hieß Shadow Dancer, ne? Ja, davon wurde... Boah, jetzt wird's extrem nerdig gerade. Ja, es hatte das Shadow Dancer wurde hier am Anfang auf den Index gepackt, weil du dort einen Hund mit dabei hattest, mit dem Shinobi, mit dem Ninja, mit dem du rumgelaufen bist, und der konnte dann dem Bösewichten an die Kehle gehen und die beißen und... Ja. Ja genau, er hat sie aber wirklich nur so festgehalten, er hat jetzt nicht irgendwie den Kopf abgebissen. Nein, aber so... aber das war schon zu hart für unser schönes Land. Dog Violence war eben lange Zeit auf dem Index, bevor es wieder für die Spielesammlung deindiziert wurde, nochmal geprüft wurde. Und wenn ein Abgrund gefallen ist, dann kann man sofort von oben wieder runtergesprungen. Also wir sollten weiterreden, weil wenn wir bleiben, sonst wird das hier der Shinobi-Podcast. Wir sind schon fast... Ja, nochmal. Gute Idee. Ja, ich mach das schon, es klappt schon. Gregor macht das schon. Ja, Shinobi 3, nettes Spiel, leider nicht ganz so gut wie eben Super Shinobi und Shadow Dance auch. Also man kann es sich heute noch geben, ist aber nicht jetzt so ein ganzes Teil. Man kann es noch spielen. Ja, aber wirklich begeistert ist man nicht davon. Also eigentlich gibt es nur einen Shinobi und das ist Revenge of the Shinobi. Was andere Action-Titel so in der Form, wie du hast schon das Probotector erwähnt, was gekommen ist für die Mega Drive Version. Hierzulande als nur als Probotector, glaube ich. Hieß es nicht Megaprobotector? Ich glaube, ich habe die Spielepackung zu Hause und da steht nur Probotector drauf. Ja, gut, dann wird es wahrscheinlich auch so sein. In der Euro-Version, also hieß es Megaprobotector in Japan. Nachdem Super Probotector auf dem Super Nintendo eigentlich schon, ja, das war der große Action-Titel dafür. Ja, und da fehlte das eigentlich. Das hat Standards gesetzt. Ja, da fehlte eigentlich ein bisschen das Äquivalent auf dem Mega Drive, das von Konami dementsprechend gemacht hat, ein komplett neues Probotector in Auftrag gegeben, mit den beiden Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone Muskeltypen, die durch den Urwald gehen und Sachen kaputt machen. Können wir uns einigen auf Contra, dass wir das Contra nennen? Nee, Probotector. Contra finde ich scheiße, ehrlich gesagt. Was? Probotector ist das einzig wahre. Nee. Ja? Du bist geile Rob. Also ganz im Ernst, das ist so ein Wechsel gewesen damals, ne, dass du dann, das ist nach Möglichkeit, warum auch immer nicht auf den Index kommt, dass du anstatt Söldnern hast du hierzulande eben zwei coole Roboter gehabt. Ne? Und damit waren geil. Einhergehend, aber lustigerweise ja auch, der Verlust des Lebensbalkens. Also die Contra-Spiele in Japan, da hatten... Aber nur bei der Mega-3-Version genau, war das, glaube ich, so, ne? Die hatten ja dann wirklich Lebensbalken, konnten drei Treffer einstrecken. Dann kam das Spiel nach Deutschland, aus den Söldnern wurden Roboter, wie immer bei Contra. Und auf einmal sind die nach einem Treffer gestorben. Das war natürlich auch ziemlich geil. Also man denkt wie immer so... Japan ist so total Hardcore-mäßig drauf, aber so bei einigen Spielen aus der 16-Bit-Zeit, ohne dass man es gemerkt hat, die wurden für den hiesigen Markt einfach schwerer gemacht. Da fehlten dann einfach Continues oder die Lebensbalken sind weggestrichen worden und wir hatten hier so richtig harte Kracher. Ja. Zum Beispiel Protector setzt sich übrigens zusammen aus dem Wort Protector und Roboter, oder nicht? Genau. Sehr gut. Wollte ich nur an der Stelle mal sagen, für alle, die... Ich muss ja dein Internet mal wegnehmen. Das habe ich ausnahmsweise nicht ausgemacht. Das hast du messerscharf kombiniert. Ich habe eben die ganze Zeit überlegt, weil ich muss bei Probotector, muss ich immer an die Rasierklinge denken. Die heißt aber ja Protector, ne? Von Wilkinson. Ach so. Und, aber jetzt auch noch ein bisschen Werbung gemacht? Ja, gibt natürlich auch Rasierklinge von anderen Firmen. Muss man an den Jackie Chan-Film denken. Aber die sind nicht so gut wie die von... ja. Egal, Probotector. Aber da ging ja dann auch der große Krieg los, ne? Weil es gab ja irgendwie Super Probotector auf dem Super Nintendo und dann kam die Mega Drive-Version, war radikal anders, du hattest 4 Figuren, verschiedene Lösungswege und all sowas. Und ja. Da ging dann natürlich auch der große Gramkrieg los, ne? Welche Version ist jetzt besser, auf dem Super Nintendo oder auf dem Mega Drive? Ja, da streiten wir uns, glaube ich, alle noch heute drum. Müssen wir mal irgendwann im Großen ausgegraben klären, wenn wir wirklich dazu kommen. Wir planen da ja wir großes, planen da schon, Gregor. Wir planen da ein ganz großes Massiv ausgegraben mit allen Probotectors, die es dementsprechend gegeben hat, die allen guten, besser gesagt. Aber nee, Probotector als Mega Drive-Version hat auch nochmal gut eigentlich unterstützt den Charakter, den das Mega Drive hatte, hat eigentlich ein Franchise genommen, was es gibt und dem den Mega Drive-Stempel nochmal aufgedrückt mit echt knallharter Action, mit einem dicken, fetten Techno-Soundtrack, mit auch wieder sehr einfallsreichen Gegnern, wie ich fand. Und da hat Konami speziell bewiesen, dass sie auch echt gut dann ja nicht nur mit Super Nintendo und NES und Nintendo-Konsolen umgehen können, sondern auch auf Mega Drive echt gute Sachen machen können. Ich möchte auch noch reinschmeißen, eins meiner Lieblingsspiele auf Mega Drive, Rocket Knight Adventures. Yeah. Was? Ey, Rocket Knight Adventures. Das war ja wohl großartig. Ich meine, Rocket Knight Adventures 1, nicht Sparkster. Ja, das war Schrott. Ich finde Rocket Knight Adventure nicht so gut wie sein Ruf. Also Rocket Knight Adventures ist eins der besten Spiele, die ich je gespielt habe damals. Es ist unglaublich einfach. Ja. Weil das Spiel eigentlich spielerisch unheimlich simpel ist und teilweise ein ultra schlechter Shooter ist und als Jump'n'Run einfach nicht gut. Also es sah super aus. Hier tun sich Abgründe auf gerade. Hatte ein paar richtig gute Ideen, aber ich fand es nach wie vor, es hat ja auch, glaube ich, dann auch nicht so super Bewertung gekriegt. 85, 86 hat es damals gekriegt. Nee, das hat sich. Ich glaube, du erinnerst dich nicht richtig. Ach, laber nicht, Rocket Knight Adventure. Ihr seid auf dem Halbzug hängen geblieben, ey. Nein, ich habe es mit Freuden durchgespielt. Das war damals alles mit Freuden durchgespielt, aber das war einfach. Allein der große Fight von den riesigen Schweinerobotern. Alter, am Ende. Genau. Der Boxkampf, das war geil. Ja, und auch die Fluglevel, die waren super. Spielerisch nicht so gut wie sein Ruf. Tja, damit verabschiede sich Ede gerade hier aus dem Podcast. Ich entscheide mich gegen Etienne und für meine anderen Gäste. Danke, Eva Herrmann. Wusste nicht, dass das hier der Nazi-Cast ist. Ja, den hatten wir doch schon mit Quentin Tarantino eigentlich. Der Nazi-Cast. Also gut, für bestimmte Leute war Rocket Knight Adventures eines der besten, die da drauf gewesen ist. Absolut, heute noch eines meiner Lieblingsspiele. Einfach auch, weil es ja wieder sehr einfallsreiche Sachen hatte, speziell, was du anerwähnt hast, diesen großen Fight, wo man in Roboter gestiegen ist. Du warst ja eigentlich als eine Art Ratte mit Jetpack unterwegs. Ja, was ein Opossum oder irgendwie sowas? Irgendwie wahrscheinlich, das gegen Schweine dann gekämpft hat. Ja, ja. Auch wieder ein großer Klassiker. Eine non-sinnvolle Story, aber no? Ich habe da jetzt gerade die Spielepackung von Rocket Knight Adventures zu Hause und habe letztens aus Langeweile mal ein bisschen die Anleitung durchgeblättert. Und die Story dazu ist ja wirklich 4 Seiten lang. Das ist echt absurd. Auf 4 Seiten erklären die Story von diesem Schweinekönigreich und wer da König war und warum und wer die Rocket Knights eigentlich sind. Und der eine ist jetzt böse geworden. Das ist schon irgendwie absurd. Wir müssen mal die besten Schweine ins Spiel machen. Da kommt das dazu und Tombi. Fand ich auch sehr gut. Warum ist eigentlich aus Rocket Knight Adventures nie ein großes Franchise geworden? Ja, der zweite Teil, der war dann ziemlich Schrott. Der zweite war leider ziemlich Schrott. Sparkster kam in 2 verschiedenen Versionen fürs Mega Drive und für Super Nintendo raus. Das war schon nicht mehr so cool. Es kommt ja jetzt das Remake raus. Ein neues Spiel für Xbox Live Arcade von Amis entwickelt, was auch nicht so toll ausschaut. Ja, irgendwie sieht auch dieser 2D, 3D-Mix, irgendwie sieht es auch schon wieder nicht so geil aus. Ja, die werden es nicht hinkriegen. Also es schreit immer leider Low Budget immer, wenn da hier irgendwas in der Form für Xbox Live Arcade dann gemacht wird und spielt sich dann leider meist auch so. Also mich würde es freuen, wenn es da also einen anderen Beweis dann antritt, dass es ein gutes Spiel ist, wenn es dann rauskommt, aber ich habe da nicht so viel groß die Hoffnung drin, dass es Gutes werden würde. Eine Sache, die ihr wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr die gespielt habt, Castlevania Bloodlines auf dem, also wir hatten ja schon drüber gequatscht im Castlevania Podcast. Fand ich ja nicht so gut. War nicht ganz so gut, fand ich, wie Super Castlevania damals, aber war eigentlich ein ganz guter Ableger und der erste Soundtrack von Michiro Yamane, die später Symphony of the Night und alles andere drum und drum vertont hat. Ist das die mit dem dicken Schnurrbart? Nein, das ist ihre Mutter. Thank you. Aber es war auch sehr hässlich, da kann ich auch erinnern. Also das es, muss man, es geht, also es doch, geht. Doch, Castlevania für Mega Drive, das, also das schönste Spiel war es jetzt echt nicht. Aber schön düster war es. Es war schön düster, ja. Da hat man auch gesehen, wir sind jetzt auf Mega Drive, hat sich Konami gesagt, jetzt können wir mal ein bisschen Gore, ein bisschen Splatter zeigen. Das habe ich eh, habt ihr auch nicht das Gefühl gehabt, so dass das Mega Drive eh immer so ein bisschen die erwachsenere Konsole war? Also das ja, alles, deswegen haben die coolen Kids ja auch alles Mega Drive gehabt. Ja, dass auf jeden Fall alles ein bisschen düsterer und also Spiele da auch rauskamen, die so nicht auf dem Super NES erschienen wären. Ja, absolut. Ja. Wenn ich da sowas wie die Castlevania-Version Splatterhouse. Oh, Splatterhouse 1. Das fand ich ja geil. Ist das nicht indiziert? Darf man das sagen? Splatterhouse 3? Upsi. Nee, doch, ich glaube schon. Ich glaube, es ist indiziert, ne? Oder? Ach, es ist mir jetzt egal. Ich piep das raus. Ich prüfe das nachher nach. Aber Splatterhouse war, ja, quasi, du warst Jason. Ja, der Nein, Rick hieß er. Rick hieß er. Achso, er wurde bitte von einer. Get your facts straight. Er wurde von einer. Klar, dass der Wolf dieses Spiel. Ey, ohne Scheiß, das habe ich sehr exzessiv. Würde ich auch gerne mal ausgraben, weil ich traue mich nicht. Ich weiß nicht, ob er da nicht Ärger kriegt. Ja, wenn's klappt, Splatterhouse 2 war ja straightforward links und rechts laufen und als. Klatsch. Als ja Monster klatschen mit Eingeweiden und. Aber ganz kurz, der dritte Boss waren an einem Seil von der Decke kommende baumelnde Babyleichen. Das ich muss an der Boss. Stelle auch wirklich einfach mal dem Wolf Respekt zollen, weil ich sitze ja auch ihm gegenüber, was der für ein Gehirn hat. Ja? Das ist ein Massenspeicher, sondern das Gleiche. Ich bewundere es kommt doch irgendein Diss. Nein, es kommt kein Diss. Ach, komm, ich meine, nicht nur, dass du jedes Filmzitat einfach abgespeichert, aber dass du noch weißt, welche Endgegner in einem Spiel waren in der dritten Stage, was vor 20 Jahren erschienen ist. Das ist echt, ich bewundere, ich hätte das gerne. Ja, aber frag mich mal, wo Paraguay liegt. Weißt du, das ist gut, aber ich war auch noch nie in Spanien. Also. Ja, und damit ein gutes Stichwort für eine kleine Pause, würde ich sagen. Ja, sehr gut. Oder wollen wir noch weiter? Nee, ich würde sonst, lass uns mal eine kleine Pause machen. Wir müssen machen. Mal pinkeln. Okay, bis gleich. So, da sind wir wieder wohlgenährt und frisch gestärkt mit lecker Eiscreme. Und leer gepinkelt. Und leer gepinkelt, ja. Too much information wieder. Wohlgenährt, frisch gestärkt und leer gepinkelt. Klingt wie... Wohlgenährt und frisch geleert. Ja, sehr gut. Ach, sehr gut. Ja. Danke. Gleich sichern. .de. No. Ja, wir haben aufgehört mit den... .evu. Sorry, egal. Weiter. Ja, wenn du dir nichts leisten kannst, das ist eine richtige Domain, dann nimmst du .vu. Habe ich jahrelang mit über die Runden gekommen. Ja, wir waren gerade eben bei den Action-Spielen und natürlich Action ganz grob gefasst, können wir auch tausend andere Sachen hier reinschmeißen, würden wir ewig noch drüber quatschen, sowas wie Mega Turrican, das Turrican 3 fürs Mega Drive dann gewesen ist. Darf ich sagen, dass ich kein Turrican-Fan war? Max, du hast kein Turrican gemocht? Na, was heißt nicht, ich war ja schon geprägt von Metroid und Turrican war mir dann einfach zu viel reines Geballer und einfach, ja, weiß ich, da hat das mir ist aber so Äpfel und Birnen fast schon, oder? Ja, ich weiß nicht, ich finde, ja, vielleicht habe ich einfach als Kind zu sehr erwartet, dass es mir dann das bietet, was mir Metroid bietet. Man konnte sich ja dann auch so rollen und so. Mhm. Mir war das immer zu wenig Labyrinth- und Adventure-Style, so, das war einfach für mich zu sehr Geballere, das war nicht so mein Ding. Aber auch wieder spannend, dass man aus Turrican irgendwie auch sogar eins gemacht hat. Also ist zu Hochzeiten war es ja so das deutsche Action-Aushängeschild. Irgendwie das also Spiel, wo man international drauf gezeigt hat und gesagt, guck mal hier, richtig auch geiles. Wegen dem Chris Hülsbeck-Soundtrack, oder? Naja, ja, technisch ja, nee, war es also, auch schon, also da ging auch schon echt einiges ab. Und also fette Bosse, ich erinnere mich an diese Metallfaust, also da waren schon echt geile Sachen dabei. Ja, das Problem war daran eben, die richtig geilen Turrican-Spiele sind nur Teil 1 und Teil 2, die es eben für Heimcomputer dann gegeben hat, die C64 und Amiga-Version, programmiert von... Und für NES. Und fürs NES. Von NES Markus und, Trenz ganz alleine. Ja, Manfred Trenz. Manfred, habe ich Markus gesagt? Hast du Markus gesagt, ja. Manfred Trenz ganz alleine programmiert auf dem NES. Mittlerweile ist aber, glaube ich, macht irgendwo sauber oder sowas. Also keine Ahnung, der hat... danach zu nichts mehr gebracht, aber... Lieber Herr Trenz, nicht böse ja, das, ja, melden ja. Sie sich doch mal wieder bei uns. Der kann sich eh keinen bitte nicht MP3, verklagen. Der kann sich eh keinen MP3-Player leisten, mittlerweile. Nee, das Problem war leider eben, dass nach den ersten zwei Teilen, die auch richtig geil waren, also Turrican 2, eins meiner Lieblingsspiele auf dem Amiga, einfach durch diese, ja, einfallsreiches Gegnerdesign, teilweise Level gehabt, die dann 2D-Shooter gewesen sind, auch so coole, einfallsreiche Ideen, die eigentlich aufs Mega Drive gut gepasst hätten. Mega Turrican oder der dritte Teil von Turrican war leider nicht mehr so gut im Original und ist leider auch der einzige gewesen, der auf dem Mega Drive gelandet ist. Für Super Nintendo hat es noch weitere Versionen davon gegeben, die auch leider viel verloren haben von dem originalen Turrican-Gedanken, dass du auch große Levels hast, die du erkunden kannst und Spezialsachen, sondern einfach nur links nach rechts laufen und ballern gewesen sind, also der simpelsten Form. Und ist leider eine Serie, die ziemlich untergegangen ist von einem der größten Aushängeschilder zu, ach guck mal, da kann ich mich noch dran erinnern, wie nett das damals ob gewesen das ist. Ob das wohl irgendwann mal so einen dicken Reboot bekommt? ob irgendjemand mal in den nächsten Jahren sagt, ey Leute, lass mal wieder. Es hieß ja immer, Factor 5 sollte ja dieses Tornado oder sowas. Ja, das war ja. Tornado mit TH am Anfang, genau. Also Factor 5, als sie noch existiert haben, haben ein Spiel in Auftrag gehabt, ganz mysteriös. Ne? Tornado genannt, dass viele als gedacht haben, dass eventuell ein neues Turrican in 3D sein wird. Ist nie rausgekommen, was es sein wird. Und ja, keine Ahnung, hat Julian Eggebrecht wahrscheinlich wieder einfach nur Scheiße gelabert, wie so oft. Aber Lea war ja auch ganz nett. Lea war ja auch simp, ja. Mega Drive hatte echt knallhart viele Sachen, auch Strider. Ich wollte gerade sagen, Strider oder Gynec, Wings of War war ja, auch da, geil. Da würde ich jetzt gleich gerne drauf hingehen, zu den von den Actionspielen zu den richtigen Shootern, was für eigentlich auch, ja, man packt es gerne zusammen, ne? Also was hier so Shooter angeht, und Shooter meinen wir eigentlich, ja, 2D-Shooter, also dass du in einem Raumschiff bist und Sachen backballerst, das wurde ja erst mit den Jahren später synonym für Ego-Shooter und so weiter, wie heutzutage sagst dann Shoot'em-up oder Ballerspiel oder so irgendwas dazu, aber... Schmapp, oh, muss ich Leute schlagen, die das so sagen. Ist genau, also Leute, die Schmapp sagen, Leute, die SNES sagen, möchte ich gerne treten. Ich habe nie gehört, dass jemand SNES sagt. Alter. Oder SNES. SNES? Das SNES. Ja. Nee, seitdem ich Ami-Podcasts höre, ja, und wenn die über so alte Sachen, die Hälfte von denen sagt SNES dazu. Da möchte ich gerne einfach durchgreifen durch die Internetleitung, die würgen, bis die dann... Das klingt wirklich schlimm. Ja, aber das Mega Drive eben neben, also Actionspielen grob gefasst, auch eben in diesem Shooter-Bereich ganz groß gewesen. Und du hast zum Beispiel eins jetzt erwähnt hier, Gynec. Ich glaube, es heißt Gynec. Genug. Also G-Y-N-O-U-G-H. Genug davon. Ja, G-Y-N-O-U-G-H. Ne? Nee, also, ohne H. Genau, ja. Ohne H. Nee, genau, doch, stimmt. Ihr wollt gerade sagen, G und dann kein H. Kein H am kein Ende. H am Ende. Gynec. Also im Original, in Japan heißt es Wings of War. Wings of War. Weil der Typ War. Das war das Ding, wo du ein Männchen gesteuert hast, ne? Das so, ja. hat er Flügel? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Wie so ein Engel, der hatte Flügel. Ein Erzengel. Ja. Ein Erzengel, der ja von links nach rechts quasi geflogen ist und ja, alles kaputt geballert hat, was sich in den Weg gestellt hat. Knackig schwer, und da war das Besondere die extrem abgefahrenen, teilweise auch wirklich sehr ekligen Gegner. Also da sind irgendwelche so Hirn ist vom Himmel geregnet, muss man ausweichen, oder Boss, das war so ein riesiges Altherrengesicht vorne dran auf so einer Lokomotive, also ja, ganz abgefahrene Sachen. Und da war ja auch, ich glaube, war der spezielle Endgegner dort, war der spezielle Endgegner, den ich eingespielt habe für dich, ja, für die Top 5. Ja, in Folge die Top 15. 5 der prächtigsten, jetzt sagen wir ruhig mal, prächtigsten Pimmel in Videospielen. Ja, da war auch der prächtigste Pimmel war, glaube ich, ein echtes Geheimnis. Und der war auf Nummer 1. Eigentlich ist er ja auch kaschiert dort wirklich, weil ne, du kommst dann an in diesem Level. Naja, ein bisschen schon. Ne, du kommst, der ist einfach, das ist so die Thematik, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja? Waren so viele Pimmel da oder was? Naja, nee, der war so groß, dass du erstmal Abstand nehmen musstest, um ihn als Pimmel zu erkennen. Also der Endboss war dann so rechts am Bildschirmrand, irgendwie so ein von übergebeugter Typ, so ein Oberkörper. Ja. Und dann hast du aber erst gesehen, nach zwei, drei Sekunden hast du es gerafft, dass der ganze untere Bildschirmrand irgendwie sein gigantischer Penis ist. Also das war so offensichtlich, dass du es echt nicht gesehen hast, aber es war halt genau, wenn du dann... Naja. Ja, wenn da Mutti mal drauf geguckt hat, wenn die mal drauf geguckt hat, was Mutti dort dem Kind mitgebracht hat. Ach nix, ich baller nur riesige Space-Penisse kaputt. Was gibt's zu essen? We'll be right back. Also abgesehen von Gainak, Ginak und so weiter. Auch ein bisschen traditionellere Shooter-Erlebnisse dort, also speziell die Thunder Force-Spiele. Oh ja. Gerade Teil 4, ne? Ja, gerade Teil 4. Also Thunder Force, ja, auch ein eigentlich... 3 eigentlich auch schon eigentlich eine richtige... 3, also... War ja dann auch, glaube ich, der erste Teil. 3 war der erste Teil, der nur ein Sidescroller war, oder war das genau, so? Genau, genau. Also das allererste Thunder Force gab es noch nicht fürs Mega Drive. Das war genau, ein Arcade-Ding von Top-Down, was du gespielt hast. Ja, genau. Das war noch ein... Von unten nach oben. Vertikal. Vertikal-Shooter. Und Teil 2 war abwechselnd vertikal und horizontal. Ja, und Teil 3 also war nicht dann nur noch vertikal. Ja, nicht nur noch horizontal. Also nicht nur, also Thunder Force 2, einer der ersten frühen Schritte, die das gewesen ist, der war ganz gut, ganz nett. Die Horizontal-Passagen, also von links nach rechts, alle ganz gut designt. Die Top-Down-Passagen waren nicht nur vertikal, dass du von unten nach oben geflogen bist, sondern du hattest so eine Art freies Areal, wo du dich da teilweise bewegen konntest. Also war ein bisschen halbgar, hat sich nicht so gut angefühlt. Deshalb wurde im dritten Teil darauf verzichtet. Und das war dann eben schon mal ein echt knallhartes geiler, cooler Shooter, der von links nach rechts angegangen ist und auch zu einem der Highlights gezählt, was richtig dann mit Thunder Force 4 auf die Spitze getrieben wurde, der auch immer noch als einer der besten 2D-Shooter dann gilt. Ja, klar, also, ohne Frage. Also Thunder Force konntest du wie bei vielen Shootern dann auch auf den Level wählen am Anfang, an den du reingehst. Ne? Und das hat hier Thunder Force 4 nochmal auf die Spitze getrieben. Da hast du 4 geile Level, wo du anfangen kannst. So eine Wüste, wo du dann unten ins Wasser dann irgendwie abgleiten kannst, wo das du mit großen Sandwürmern kämpfst. Weil dieses wird, also können wir auch tagelang drüber quatschen über sowas. Das ist eben dieser typische Einfallsreichtum, der dann wieder ist. Du hast nicht nur ein simples 2D-Spiel, wo du einfach was zum Ballern hast, sondern einfach, da ist der Eismann. Der Eismann. Da ist der Eismann, wir haben ihn vermisst. Ding, ding, ding, ding. Ja, kaum ist die Sonne wieder draußen, schon läuft der Eismann in hier. Mach mir nicht den Laptop kaputt. Aber ehrlich. Nein, ich jubel nur hier. Ja, den wollte ich doch drauf lassen. Den Plastik? Ja, das ist ein Plastiknubbel. Ja, jetzt ist auch egal. Ja, lass uns doch über Plastiknubbel reden. Plastiknubbel reden. Shootermäßig und durch jedes Menge andere Zeug von der Spielhalle, was von Sega gekommen ist, die du auch auf dem, ja, jetzt zu Hause spielen konntest. Ja, bitte? Da fällt mir spontan ein, All Your Bays Are Belong To Us. Das wollte ich mir als Highlight aufheben. Ah, sorry. Ja. Wusste ich nicht. Ja, eine der frühesten, wie nennt man das, Memes? Ja, im Prinzip war es das, ja. Ja, also der Urvater der LOL-Cats sozusagen und das Dancing Baby und alles, was drum und dran gewesen ist. Wer mal früh von Internet-Comedy-Videos oder sowas gesehen hat, dann, das Spiel heißt Zero Wing, und eigentlich auch ein ganz normaler 2D-Shooter, hat aber ein abgedrehtes Intro, das von Japanern auf Englisch übersetzt wurde, die keine Silbe Englisch gesprochen haben eigentlich. Ja. So ein bisschen Babelfisch-Style. Ungefähr, ja. Und dann, oh no, the bomb is exploding us oder irgendwie sowas war das. Und der unsterbliche Satz dort war, der große Bösewicht kommt rein und sagt, all your bays are belong to us. Was grammatikalisch auf so vielen Ebenen falsch ist. Also gar nicht weiß, wo du anfangen kannst und existiert. Was ich hier auch nochmal natürlich verlinken werde, in einer, glaube ich, sogar Techno-Variante mittlerweile. Ja, davon gibt es so viele Tausend-Varianten. Ja, einer der frühen Vorreiter damals, was danach explodiert ist mit Zitaten aus Videospielen und irgendwelche Movies erstellt und YouTube-Geschichten. What happened? Someone set up Azkaban. We get signal. What? Main screen turn on. It's you. How are you, gentlemen? All your base are belong to us. You are on the way to destruction. What you say? You have no chance to survive, make your time. Ha ha ha. Kennt von euch noch einer den Shooter, der mir also auch noch sehr präsent ist? Gaiaris, kennt ihr noch jemand? Wo man die Waffen der Gegner klauen konnte? Man hatte wie bei R-Type, hatte man wie so eine kleine Kapsel vorne am Raumschiff. Und dann konnte man die auf die Gegner schießen. Und dann hat diese Kapsel quasi das Waffensystem vom Gegner geklaut und dann konntest du mit den Waffen angreifen, die der Gegner hatte. Und das war so verlockend, weil da kamen dann irgendwelche krassen Gegner und du wolltest unbedingt, das war wie so ein Vampir, du wolltest unbedingt die Waffe von denen saugen und bist dann natürlich, weil du nie wusstest, was vielleicht dabei rausspringt. Also die Waffen waren dann immer ein bisschen anders, wie sie der Gegner benutzt hat. Und es hat so verlockt, dass du immer dich in die Scheiße getrieben hast, gebracht hast, dass du immer irgendwie, da war ein Endgegner und du wolltest unbedingt die Waffe klauen, bist natürlich 10-mal verreckt und dann hast du die Waffe gekriegt und dann war das irgendein Furzlaser, der dir überhaupt nichts gebracht hat. Und manchmal waren aber auch eben Waffensysteme dabei, die halt super geil waren und so. Und das war eigentlich ein ziemlich geiles System, allerdings der Shooter war jenseits von Gut und Böse schwer. Also ich glaube, es hat auch noch nie einer das Spiel durchgezockt. Ja, auch wieder ein typisches Merkmal, haben wir ja schon oft erwähnt, einfach sehen geil aus, haben viel Action, sind aber knüppelschwer. Auch so Hellfire zum Beispiel, eins der frühen Dinger, die ich auch nie wirklich geschafft habe damals. Elemental Master fällt mir noch ein. Elemental Master, Top-Down, wo du als Typ herumgelaufen bist und Sachen weggeballert hast, so Arcade-Umsetzungen. Ja, das waren Sachen, die muss man Darius, teilweise echt Zagaya, oder wie die alle hießen. Die muss man teilweise echt einfach auswendig lernen. Ja. Also ja. Das war einfach, das gehörte zum Konzept, dass man das wirklich ein Stück weit lernt, wer wann wo angreift, wo man stehen muss. Also ich weiß gar nicht, ob ich darauf heute echt noch Bock hätte. Also es ist schwer. Muss man sich mal überlegen. Es ist so eins, du musst wirklich einer der ganz richtig Hardcore-Spieler gewesen sind, wenn du heute noch in dem Hobby-Shoot'em-up drin sein willst. Ja, es gibt ja genau wie bei den Beat'em-ups, wie bei den Prüglern eine Hardcore-Gemeinde, die dann wie sollten wir das Fenster zumachen oder so? Nein, passt schon. Eine Hardcore-Gemeinde, die sich da richtig dem verschrieben hat, dem Shooter, ja. Und auch heute das noch zockt, aber ich glaube, wenn ich wirklich noch ernsthaft mich an den Hellfire dran setzen würde, würden meine Reflexe nicht mehr mitspielen. Na, das ist so, du bist wie, ja auch schon sehr, sehr alt. Ich bin auch schon sehr, sehr alt. Und, Mushi Aleste müssen wir noch erwähnen. Musha Aleste. So meine ich ja, Entschuldigung. Was auch nochmal, Musha Aleste auch ein ganz großer... Wie er jetzt grinst. Da freut er sich über ein kleines Wortspiel. Einer der ganz großen Shooter auf dem Mega Drive, Musha Aleste, Musha, M-U-S-H-A, hat auch irgendwie wieder eine total kryptische Abkürzung offiziell im japanischen Machine, irgendwas, keine Ahnung. Irgendwas wird schon heißen. Irgendwas wird es schon heißen, ein Top-Down-Shooter von unten nach oben, mit, was war das besondere Merkmal? Du hattest Special-Waffen, glaube ich, dort, du hattest kleine Roboter, die ausgeschickt wurden, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube einfach, die Grafik war auch einfach, wie bei fast allen Shootern, dann irgendwie doch ziemlich geil. Und es war... quasi der, war das nicht von den gleichen Leuten, die dann auch im Super NES Space Megaforce und so gemacht haben? Ja, also Aleste, was nenne ich heißt Space Megaforce, hieß das Super Aleste. Das war Super Aleste sozusagen. Aleste ist eine bekannte, berühmte Top-Down-Shooter-Serie, die auch schon auf dem Master-System entstand mit Power Strike, glaube ich, hieß es auf dem Master-System und Power Strike 2. Und wurde dann als Musha Aleste auf dem Mega Drive und Robo Aleste auf dem Mega CD und eben Space Megaforce oder Super Aleste auf dem Super Nintendo gepackt. Alles Gunhead auf der PC Engine. Gunhead zum Beispiel, da wird man noch ein komplett anderes Fass aufmachen. No? Okay, wir hören jetzt auf über Shooter. Ja, über Shooter, ja, und die richtige Shooter-Konsole ist an sich ja auch die PC Engine, aber die ist ja jetzt hier nicht thematisch das Ding. Eine Sache, die ich kurz erwähnen wollte, war eben, dass die ganzen neuen Shooter für das Mega Drive auch wirklich dann besser waren als das ganze Arcade-Zeug, was umgesetzt wurde. Nämlich weil Sega hatte ansonsten sowas wie Galaxy Force 2 oder Afterburner 2, die okay waren als Umsetzungen. Oder Burning Force, was ich ganz nett fand, was so 3D übers Wasser geflogen ist und du Space Harrier-mäßig die Leute abballern musstest. Aber das hat ein bisschen gegen die echt dafür gebauten Shooter abgestunken. Also für Shooter-Fans war das Mega Drive echt das. Es war also das Paradies. Da konnte man durchaus im Vollen schöpfen. Genau, die eben keine PC Engine hatten, weil die hier nicht rausgekommen ist oder die Importpreise nicht zahlen konnten, wurde mit dem Mega Drive eigentlich ganz gut versorgt. Andere Leute, die auch noch gut versorgt haben, nicht nur die Shooter-Fans, sondern ein ganz großes Genre auf dem Mega Drive, was ich auch dann sehr exzessiv drauf gespielt habe, die Beat'em-ups, die Prügelspiele. Na, da gab's super ganz vorne dran, lass uns gleich mit dem größten und der größten und besten Serie anfangen, Streets of Rage. Genau, da habe ich ja schon vorhin gesagt, das war letztendlich auch das Spiel, was mich zum Mega Drive gebracht hat und war halt ein klassischer Side-Scrolling Beat'em-up à la Final Fight, also war eigentlich das Sega-Pendant oder das Mega Drive-Pendant zur Final Fight-Reihe. Und war einfach geil. Man hatte hast du es im ersten Teil auch schon drei? Ja, Cody, am ersten die Tussi. Axel, Adam und Blaze. Genau, Cody ist der aus Final Fight. Ah ja, genau. Ja. Ich fand Streets of Rage auch immer besser als Final Fight. Ja, ich auch. Ich fand Streets of Rage auch also speziell jetzt hier ist ja Final Fight nochmal rausgekommen für Xbox Live Arcade in einer Automatenumsetzung, ich glaube als Double Impact mit einem Spiel zusammen. Und man merkt, Final Fight war zu der Zeit, wo es rausgekommen ist, ein guter Titel, ein netter Titel, sah auch gut aus, aber Streets of Rage speziell war es schon ein, zwei Jahrchen danach gekommen ist, nach dem Original, hat einfach so viel mehr dazugebracht zum Genre, mit Spezialwaffen, mit Leveln, mit Gegnern. Das hieß doch Bare Knuckles auf. Bare Knuckle war die japanische Version, Bare-Knuckle, genau. Bare, nicht Bären, sondern die blanke Faust sozusagen. Ja. Wie oft ich das durchgespielt habe, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Das war auch immer 40 Mal. Ich fand immer so beeindruckend, hier deine Smart Bomb, den One-Hit-Kill, wo dann das Polizeiauto gekommen ist und dann einfach so eine Rocket Launcher in die Luft mit irgendeinem Feuerregen gemacht hat, der dich immer nicht getroffen hat, sehr netterweise. Aber alle anderen Gegner, Glück gehabt. Und ich hab's auf Mega Drive durchgespielt, den ersten Teil, hat ihn auch auf dem Master-System damals noch gehabt, in einer leicht geringeren Umsetzung, aber die Mega Drive-Fassung kann nichts dagegen anstecken. Echt gutes Beat'em'up. Musik von Yuzo Koshiro, das erste Mal. Musik auf jeden auch Fall. Ein, wo richtig dann, das Mega Drive dann auch gut geeignet dafür gewesen ist. Das klang richtig geil. Ja. Richtig geil gewesen, wo Yuzo Koshiro dann auch sein gezeigt hat, dass er Techno-Soundtracks gut machen kann. Und das hat dich auch richtig angetrieben und auch richtig gut gepasst zu dem, was dort abgelaufen ist. Ja, ohnehin. Also das war auch so ein Unterschied zu Final Fight. Das war alles so ein bisschen düsterer, ein bisschen dreckiger. Final Fight war mir optisch immer so ein bisschen zu comic-mäßig. Es sah irgendwie alles so nett und freundlich und so ein bisschen glatt poliert aus. Und Streets of Rage war so ein bisschen dreckiger. Also echt so in so düsteren Hinterhöfen, das hat geregnet, du hast die Punks da verdroschen. Das hat absolut so Punks mit lila Haaren und so. Und was richtig geil war bei Streets of Rage, war ja der große Endfight. Wollte ich gerade drauf hinaus. Gregor, ich nehme dir immer die Worte aus deinem Mund. Ja, aber so Double Dragon Style, bitte sehr. Ja, also man kämpft ja gegen Mr. X, den großen Gangsterboss, der die Stadt da unterjochen wollte. Und am Ende war man natürlich auch in seinem Thronraum. Mhm. Es ist ja wirklich, klar, Gangsterbosse sitzen auf so einem Thron. Klar, ist ja logisch. Und lustigerweise, wenn man zu zweit gespielt hat, wurde aber jeder der Spieler gefragt, wie man sich entscheidet. Möchte man ihn besiegen zum Guten oder möchte man selbst jetzt neues Oberhaupt dieses Gangstersyndikats werden? Und wenn einer quasi sich für die gute Seite entschieden hat, der andere für die schlechte, muss man wirklich gegeneinander kämpfen. Und je nachdem, wer dann gewonnen hat, hat sich dann auch das Ende verändert. Also wenn der auf der guten Seite der Macht geblieben ist, gewonnen hat, hast du halt auch das gute Ende bekommen, die Stadt ist befreit, alles ist super. Aber wenn der andere gewonnen hat, der selbst Gangsterboss werden wollte, hat man auch am Ende gesehen, wie dann deine Figur auf diesem Thron sitzt, mit so einer düsteren, bedrohlichen Musik und mit so einer schlechten Zwei-Phasen-Animation hat man dann noch so gelacht. So, war schon geil damals. Haben wir doch auch mal ausgegraben für die Sendung, glaube ich, aber das hat dann der Simon gemacht, entsinne dann dort. Was das Coole war eben dort, also speziell, also diesen Endgegner-Fights oder diesen Endfight mit dem Partner am Ende gab es ja schon bei Double Dragon eigentlich, aber dort war der automatisch, dass der sowieso passiert ist, weil du dort um die Tussi dann kämpfst am Ende, die du retten musst. Hier konntest du dich dann eben wirklich entscheiden und hat eben nochmal das auf die Spitze getrieben. Während des ganzen Spiels habt ihr euch zu zweit durchgekämpft und zusammen an der Seite dann gemacht und dann, jetzt zeig dir mal, wer richtig hier die Hosen anhat, ne? Nochmal dem Mitspieler so eins reingewirkt. Was da auch sind auch schon Freundschaften beendet worden. Ja, oder Feindschaften angefangen worden. Ja, genau. Ich hatte leider keine, aber glaub's euch. Nee, Streets of Rage. Eddie, wollen wir mal zusammen Streets of Rage spielen? Ja, aber dann streiten wir uns ja nur. Ja, wir spielen bis zum Endgame und machen dann aus. Okay. Ja, das ist so wie, wo man schlechte Filme nur so lange guckt, bis das passiert, was man nicht mehr gucken will. Bis dahin, der Rest zählt nicht, das ist nicht Kanon. Dann. Streets of Rage, natürlich mit zwei Fortsetzungen bedacht worden. Der Streets of Rage 2, finde ich, glaube ich, ist sogar noch einen Tacken besser als der erste. Fand ich auch. Ja, war also irgendwie noch geiler. Und vier Figuren, die du steuern konntest, inklusive, ich glaube, das war danach beim dritten, den ich nicht mehr ganz so toll fand, ehrlich gesagt. Der mit den Rollerblade-Typen. Ja, Rollerblade-Typen und ein Känguru, was du da, glaube ich, auch steuern konntest. Ja, das... Stimmt, ja, das Känguru. Das Känguru gab es aber, glaube ich, erst im dritten, ne? Das müsste erst im dritten gewesen sein, aber Streets of Rage ist auch auf den Mega Drive Collections drauf. Ich glaube, alle drei Teile, die man sich angucken kann. Genau. Der dritte Teil ist im Speziellen nicht so gut, weil der auch noch ziemlich stark geschnitten wurde in der Euro-Version, wo da teilweise Level, also nicht nur inhaltlich, dann Gegner rausgetan wurden und wieder dieses typische, dass nach Möglichkeit da keine Gegner drin sein sollen, die, wie will man es ausdrücken? In der japanischen Version war eine Lederschwuchtel drin. Ja, aber man kann es aber wirklich. Ich finde, dass du es gut umschifft hast. Ja, perfekt. Du bist einfach ein Meister der Worte. Ich bin ein Meister der. Ja, aber man kann es auch nicht anders sagen. Es war wirklich eine reinrassige Lederschwuchtel. Und eben also, auch so ausgedrückt einfach, weil es eine Karikatur eigentlich ist, ne? Also so typisch die Japaner, die, ja, interessiert uns nicht da Pietät oder irgendwie sonst was. Nee, nee, da ist ein, das war ein, überhaupt nicht subtil. Ein Village-People-Imitator dort. Ja, genau. Ja, der in so eine Lederkluft. Der mit zusammengekniffenen Hintern irgendwie da rumgetigert ist. Ja, wenn er dich gehauen hat, dann hat er immer so gekichert. So. Ja. solche Sachen wurden pro forma rausgenommen und nicht nur sowas gemacht, sondern auch am Level-Design geschraubt, dass die europäische Version wesentlich ja, sich unspannender gespielt hat. Ich glaube, da sind noch ein paar andere Sachen drin, von wegen Continuous und Level-Design und alles, was drum und dran hängt. Aber ja, da gilt es eben, die Euro-Version ist da leider wesentlich schlechter als die japanische und insgesamt schlechter eben als Streets of Rage 2. Also muss man, ja, kann man vielleicht nach dem zweiten schon aufhören, wenn man es dann... Ja, ich denke auch, also die ersten beiden kann oder sollte man echt auch mal gezockt haben. Der dritte, ja, also wie gesagt, du hast ja auch schon gesagt, auf der Mega Drive Collection ist er drauf und dann kann man dann irgendwie echt mal reinschnuppern, aber so richtig geil ist er nicht mehr. Ähnlich gelagert, eine Serie, die sich ähnlich gespielt hat, die ich aber auch nie so geil wie Streets of Rage fand, war Golden Axe. Boah, Golden Axe war schon geil. Ja. Oder Eddie? Ja, Golden Axe hat halt so diesen, es war halt irgendwie so der allererste, den man so in der Richtung gezockt hat. Da, den habe ich immer gezockt, da gab es bei mir in der Eissporthalle in Frankfurt, wo ich immer Schlittschuhlaufen war. Als Kind, da gab es einen Automat und da gab es einen Golden Axe-Automat und da hat mich das schon geflasht. Und als man es dann zu Hause zocken konnte, da sind dann halt schon wieder ein paar Jahre ins Land gestrichen und da hat es einen dann auch nicht mehr so vom Hocker gehauen, aber Golden Axe ist halt einfach auch ein Klassiker gewesen. So, das ist. Ja, ja. Es war leider auch nicht so eine gute Umsetzung, fand ich, auf dem Mega Drive verglichen. Also mit der. Ja, aber es hat schon funktioniert. Die Kernelemente waren ja nach wie vor da: Drachen, Zwerge, Barbaren, Schwerter und heiße Kampfarmation. Wie heißt der Zwerg nochmal? Gilius Thunderhead. Gilius Thunderhead, ja. Genau. Auch später dann nochmal. Ex-Battler und Tyrus Flair. So hießen sie. Ganz, ganz große Klasse. Das war richtig gut. Alles direkt inspiriert durch Conan der Barbar, nur mit japanischem Flair und Geschmack, der drin gewesen ist. Also im Prinzip auch ein ganz normaler Side-Scroller, nur Side-Scroller hast du dich halt nicht geprügelt, sondern in so einer Fantasy-Welt mit Schwertern. Genau, der Titel war auch lange Zeit auf dem Index hierzulande. Ja, also ich hatte die japanische Mega Drive Version irgendwie mit damals gebraucht gekauft und ganz besonderes Spiel. Ja, zusammen mit Shadow Dancer. Wirklich, also da ist eigentlich nichts Indizierungswürdiges drin. Ne? Das härteste waren eigentlich die Todesschreie der Gegner, also auch im zweiten Teil, die haben immer so klang das dann, aber das war eigentlich noch so das Härteste am ganzen Spiel. Gab's das richtige, also ich habe nur den ersten und den dritten Teil im Kopf von Golden Axe. Gab's den richtigen zweiten Teil auch auf dem Mega Drive? Ja, habe ich mir sofort gekauft damals. Ja? Klar, ja, absolut. War richtig geil. Also ich weiß, da gab's ein paar verquerte Geschichten noch, wie welche Version wann wo rausgekommen ist. Und da gab es ja auch Prügelspiele später, also so richtige Street Fighter-mäßige Beat'em-Ups, was das für den Saturn angeht, den Saturn Golden Axe Duel und Arcade-Versionen, die nur in der Arcade dann gewesen ist. Aber ich bin irgendwann nach dem ersten ausgestiegen. Ich habe die nur pro forma mitbekommen, jetzt durch die Mega Drive Collection wieder kurz reingeschaut in den dritten. Den kann ich jetzt im Nachhinein nicht mehr beurteilen, ob der mir gut gefällt oder nicht. Also ich habe ihn vor ein paar Wochen nochmal gespielt mit dem Kumpel, auch auf der Collection. Schon ganz nett, so mit verschiedenen Wegen, die man zur Auswahl hat. Du hast diese Reittiere dort auch, auf denen du dann... Ja, die hattest ja schon... Echsen. Ja, das ist ja schon immer, die Bizarrianer, so hießen sie, Bizarrianer. Die hießen echt Bizarrianer. Hat jemand eigentlich diesen Ableger hier für die PlayStation 3 letztens gezockt? Hier. Golden Axe Beast Rider. Beast Rider? Es gilt als sehr nicht, beschissen, ja, ehrlich gesagt. Ja, habe ich auch nicht gespielt. Ist leider auch eben nicht in Sega in Japan entstanden, diese einfach vom Namen her an irgendein Ami-Studio verkauft und hat sich, glaube ich, dann so schlecht verkauft, dass das Studio aufgelöst wurde danach. Tja. Ja. Epic Fail. Ja, hat vielleicht aber, also wenn ich es irgendwo für 5 Euro sehe, würde ich es mitnehmen, einfach für, ja, zum Gag, mal reinschauen. Ja, okay, du kaufst aber auch alles, was... Ey, das stimmt, bei dir, hier kommen jeden Tag 5 Pakete für dich an. Jeden Tag. Das ist Recherche, ich kann es alles mal Steuer absetzen. Und immer sagst du, ja, hat ja nicht so viel gekostet, aber wenn man nur mal alle die Sachen, die wirklich scheiße sind, die du dir kaufst, weil sie nicht so viel gekostet haben, davon kannst du ein Haus bauen. Aber ehrlich, ja. Vielleicht habe ich mir ein Haus gekauft. Ein Haus gebaut. Aus schlechten Spielepacken. Ich baue dir ein Haus aus Schweinskopfsülze. Den Schweinskopfsülze schmeckt. Okay, Mhm. Ja, müssen wir auch verlinken. Die Doofen, ein ganz, ganz großes Album. Absolut. Melodien für Melonen. Nicht jetzt, auch wenn ich stinke, denn sonst mach ich winke, winke und goodbye. Ja. Gregor, währenddessen hättest du jetzt schon eine Überleitung zum nächsten Thema ausdenken. Denn dort drüben an der Schlampe ist schon die nächste Schlampe. Habe ich gerade schon Schlampe gesagt? Ja. Du hast gesagt, dort drüben an der Schlampe ist auch schon die nächste. Nächste Lampe für mich frei. Ja, ist ja auch egal. Worauf man halt so steht. Ja. Apropos Schlampe. Objektophil. Apropos Schlampe. Zum, okay, wer macht den Mutterwitz? Gregor, das wäre jetzt eigentlich dein Einsatz gewesen. Ich wollte gerade die Überleitung machen, also deshalb habe ich keine Gedankenkapazität mehr gehabt an Schlampe. Nein, ich wollte noch auf den schlampigsten und schlechtesten Prügler auf dem Mega Drive eingehen, den ich mir auch gekauft habe, natürlich, weil er so schlecht war. Für eine Mark. Boah, aus der Grabbelkiste, ohne Verpackung, ohne gar nichts. Ja. Pit Fighter. Ach, boah, so ein Schrott, ey. Gab's nicht auch Rise of the Robots? Rise of the Robots gab's auch, aber es hat 180 Mark gekostet, wenn du es glauben wolltest. Thema. Mit Soundtrack von Brian May übrigens. Da kann ich mich noch an den offiziellen Videogames-Test erinnern. Pit Fighter ist eines dieser Module, die ihr erst Probe spielen solltet, bevor ihr die Brieftasche zieht. Hab ich nicht vergessen, so, ja. So ganz dezent aus. Ich glaube, es hat auch wirklich so ein 50er-Prozent-Version bekommen eigentlich, aber es hat nicht mal 5 verdient. Man muss mal kurz sagen, was das Besondere an Pit Fighter war wie bei so einer anderen bekannten Prügelspiel. Spielserie, so abgefilmte, digitalisierte Kämpfer. Moralkomplott. Ach, übrigens, genau. Das war auch noch ein Indiz dafür, dass das Mega Drive schon immer ein bisschen härter und krasser war. Beim ersten Moralkomplott gab es ja für Mega Drive und für Super Nintendo, aber nur in der Mega Drive-Version konntest du ja die Finishing-Moves freischalten das Blut und so. Genau, und dann haben sich die Super Nintendo-Fans auch tierisch aufgeregt, warum es in ihrer Version nicht drin ist und nur in der scheiß Mega Drive-Version. Es war nicht nur das. Ich hatte die Super Nintendo-Version damals dafür gehabt nur und die war eben also komplett beschnitten, was das alles angeht. Nicht, dass du die Möglichkeit hast, dass da Blut und Finisher oder sowas drin sind, sondern auch die Gegner sind nur geraucht. Du hattest gar kein Anzeichen von Blut, in egal welcher Version. Ja, Bullshit. Ja, und das hat bei einem Spiel, was komplett davon lebt eigentlich, weil für Spielsysteme hast du diese Serie nicht gekauft. Nee, dann lieber auf Mega Drive. Und ihr habt ja wahrscheinlich auch euch hingesetzt mit dem Spiel und die komplette Move-Liste mit den Finishing-Moves vor euch gehabt. Alles. Ich habe mir sogar extra gemacht. Gekauft und alles. Und dann aber hinter euch so eine kleine Kamera aufgebaut und den Bildschirm abgefilmt, damit ihr die Finishing-Moves auf ewig auf Video habt. Okay, ne? Das vielleicht nicht. Ich hab das gemacht. Ohne Scheiß. Ja, aber guck mal, viele Playthrough-Videos entstehen ja auch nicht anders. Eigentlich da filmt schon. Halt irgendjemand. Ich habe alle Chrono Trigger Abspender auf Videokassette. Siehst du? Das ist auch nicht viel gesünder als das, was nee, ich nicht gemacht habe. Ich hatte ein Leben. Und jetzt? Und jetzt nicht mehr. Jetzt ist so ändern sich die Zeiten. Jetzt bist du hier im Post. Aber kurz, also Pit Fighter, digitalisierte Figuren als Kämpfer in irgendeiner. Das war ja auch eigentlich das Ding an dem Ding. Also ja, das war's auch. Die digitalisierten Figuren und einigermaßen guten Animationen haben eigentlich das Spiel dann für einen interessant gemacht, aber das Spiel war natürlich Grütze. Also das Spiel war absolut, es hat davon gelebt, weil eben der Arcade-Automat, da hat es gut ausgesehen mit den digitalisierten Figuren. Auf dem Mega Drive sind so 2-3 Animationsphasen übrig geblieben und es war wirklich ein grauenhaftes Erlebnis. Das war wirklich schlecht. Aber wo du gerade von Prügelspielen redest, die man sich mal billig gekauft hat, da fällt mir auch spontan noch eins ein, was ich glaube ich irgendwann mal auch ausgraben werde, nämlich Eternal Champions. Oh. Super. Das war das Spiel, das mich gebrochen hat irgendwann mal. Das war ja so als war großer... War es nicht das erste 24-Bit-Modul fürs Mega Drive? Oder das kann, das kann sehr gut sein. Es hatte irgendeinen Rekord auf jeden Fall aufgestellt. Es wurde auch als 6 Kilo und... Ja, es wurde als großer Street Fighter-Konkurrent dann auf den Markt gebracht. Und also der Gag war da, dass du mit verschiedenen Kämpfern aus diversen Zeitepochen angetreten bist. Also da war halt irgendwie so ein Neandertaler gegen so eine Ninja-Tussi aus dem 20. Jahrhundert und so eine russische Zirkuskämpferin gegen einen Druiden aus dem 16. Jahrhundert und all sowas. Fand ich auch ganz gut, besonders gut haben mir gefallen, diese neue Art von Finishing Moves, die gab es nämlich auch in den Eternal Champions, also da sahen die Finishing Moves so aus, dass du immer an einer ganz speziellen Stelle im Level musst du den letzten Schlag machen, damit irgendwas passiert, also du konntest den Gegner nicht mit einem eigenen Move fertig machen, sondern der musste dann genau vor dem Scheiterhaufen stehen und wenn du ihn dann besiegt hast, dann hat er angefangen zu brennen. Also dann ist er so in den Scheiterhaufen gefallen, hat in so einer schlechten rückliegen 5-Phasen-Animation angefangen zu brennen. War auch teilweise sehr brutal. Also, ich habe in Erinnerung, dass es eigentlich sehr gut aussah. Boah, ich war viel zu gewaltgeil als Kind, fällt mir gerade auf. Ja, du warst natürlich bis heute noch. Ey, ohne Scheiß, jetzt gerade so in der Rückschau, egal. Auf jeden Fall, genau. Und das habe ich auch für 30 Mark gekauft, denn irgendjemand hat es, ich glaube, bei Kaufhof damals falsch etikettiert. Das hat nämlich garantiert 130 Mark. Das war richtig teuer, als es rauskam. Aber 120 Mark war auch so der normale Preis für Spiele, für Super Nintendo, Mega Drive damals. Super Nintendo sogar einen Tacken mehr. Ich glaube, da ging es von 99 für die Nintendo-Sachen, die das erlauben können, auch so 100. Also wenn man jetzt so sieht, neue Spiele so für 55 bis 60 Euro, im Prinzip waren die damals auch nicht viel billiger. Also ohne es eben wertend zu sagen, aber Mortal Kombat 2, Das hat 180 Mark ein Kumpel von mir gekostet. Ja, muss dir mal klar machen. Na? Oder Rise of the Robots, auch 180 Mark. Und Leute, dann für so ein Dreck, da kann ich euch Stories erzählen. Meine Super Metroid-Version für 199 Mark oder mein Street. Das ist ja ein Import. Also ja, ja, klar, ein Import, ja. Aber trotzdem hast du damals, war das 170 eine Menge Mark Geld. Für Luna 1. Ja, 200 Mark für Street Fighter 2 Japan, Super NES. Oh, okay. So weit war ich. Und nicht. Da habe ich mich dann bescheißen lassen von einem Typen im Virgin Megastore in Frankfurt, der Verkäufer da. Und weil ich die japanischen Texte nicht lesen konnte, wenn da die Figuren kommen und gegeneinander irgendwie was sagen, oh, how dare you to challenge me? Und der hat's übersetzt für dich. Nee, und der hat gesagt, hey, nimm doch hier die PAL-Version, da sind die Texte deutsch. Und ich so, echt, du würdest es tauschen, meine japanische gegen die deutsche? Ja klar, mache ich für dich. Alter. Dann habe ich dann schön die 200 Mark japanische Street Fighter 2 Version, die wahrscheinlich heute ein Vermögen wert ist, gegen die billige PAL Super Nintendo Version von 99€ getauscht. Ja, der kleine Eddie hat sich verarschen lassen. Ich war jung und dumm. Das ist aber auch gemein. Jetzt bin ich alt. Und dumm. Damn you, Verkäufer! Ja, so war das damals. Ja, aber Eternal Champions, ich fand es eigentlich immer grafisch, sah es eigentlich ganz gut aus. Also ich hatte es nicht so als billige Erinnerung. Ich muss da auch zugeben, ich habe Eternal Champions nie richtig durchgespielt. Weil... Also es war nicht nur eins der schwersten Prügelspiele, die ich je gespielt habe. Es hat auch noch dieses Continue-System. Wenn du bei einem Typen verloren hast, sagen wir, du hast 3 Kämpfe gewonnen, kämpfst gegen den 4., du verlierst, du kannst mit dem Continue nicht wieder bei dem weitermachen, sondern wirst zum Typen davor gepackt. Ja, du wirst quasi zurückgestuft. Und ich habe es irgendwann mal so nach 20 Leuten oder so bekämpfen zum Endgegner geschafft und der hat mich wegrasiert komplett. Ich glaube, ich habe es danach nie wieder eingelegt. Ey, dieser fucking Endgegner, der Eternal Champion selbst, der konnte quasi alle Kampfstile aller Figuren in sich vereinen und du hast in so einem Turmzimmer oder so mit dem gekämpft und im Hintergrund waren da so große Glasfenster mit verschiedenen Tieren drauf. Und wenn du den einmal besiegt hast, dachtest du, wow, cool, jetzt habe ich die erste Runde gewonnen. Aber da hat er sich quasi aufgelöst und ist dann so als Leuchtball in eins der Fenster geflogen, sagen wir mal in das Fenster mit dem großen Tiger drauf, kam dann wieder. In derselben Runde noch hat er auf einmal so einen Tiger-Style. Und das hat er irgendwie 4-5 Mal gemacht. Also du musst den 5-mal hintereinander besiegen, um den einmal richtig besiegt zu haben. Ich glaube, ich habe es auch nur einmal durchgespielt und danach nie wieder. Das war viel zu krass. Ja, da hast du auch langsam schon, da waren Scheiß, wir, glaube ich, schon. Unfairer Mist war das. Da waren wir schon in dem Alter, wo wir einfach dann auch gesagt haben: Nee, das Spiel ist schon scheiße, wenn das passiert. Und nicht nur unsere Unfähigkeit. Ja, das hat mir auch echt gar nicht gefallen. Da hatte ich keinen Bock mehr. So, da ist mir gedämmert, dass das einfach unfairer Dreck ist. Und da spiele ich dann doch lieber was anderes. Ja. Schade. Ja. Eternal Champions war wohl nix. Test 1-2. Sega! Was besser funktioniert hat und auch auf den Mega Drive Collections mit drauf gewesen ist und ich damals auch als Mega Drive Version hatte mit einer Soundtrack-CD, die mit beigelegt wurde, ein ganz ungewöhnliches Ding, Comic Zone. Ja, stimmt. Fand ich damals sehr gut. Das war. Cooles Konzept. Ja, eigentlich normales Beat'em'up im Grunde, dass du mit dem Typen rumläufst, der ja so der typische 90s Ami. Ja, Comiczeichner oder so gewesen ist. Ja, hatte so einen Pferdeschwanz. Hatte einen Pferdeschwanz, hatte eine Brille, also so 90, richtig 90s cool. Und es ging darum, dass eben Comiczeichner und wurde in seinen Comic reingesaugt. Und da war die ganze Spielegrafik oder das ganze Spielumfeld war Comicpaneele, durch die du dich durchgekämpft hast. Und ey, das hat gut ausgeschaut, hatte eine clevere Idee. Du konntest mit dem Typen zwischen den Comicpaneelen hin und her schwingen, hoch und runter, was auch so einen coolen grafischen Effekt hatte. Hat sich gut gespielt, gute Musik. Und es ist auch echt ein echt guter Titel und ein ungewöhnlicher Titel, der eben auch heute überall drauf ist und heute auch noch wert ist, gespielt zu werden. Ja, macht auf jeden Fall auch noch echt Spaß, ja. Finde ich schon. Also würde ich jetzt kein ganzes Wochenende investieren. Nee, das ist aber so eins so richtig kreatives Ding, was nachher auch, glaube ich, nicht in der Form nochmal aufgegriffen wurde. Macht also, schon Laune. Macht schon Laune auf jeden Fall. Was weniger Laune macht, ich möchte das nur mal kurz reinwählen, das habe ich mir auch gekauft für irgendwann mal, aber kennt ihr Balls? Boah, dieses Prügelspiel mit diesen also, Kugelkämpfern. Genau. Das, wo gesagt wurde, hey, wir können auch Polygongrafik auf dem Mega Drive machen, jetzt wo diesen ganzen Virtua-Fighters in den Spielhallen unterwegs sind. Es ist, die Kämpfer bestehen alle aus runden Kugeln. Ja? Aus runden Kugeln mit einer 3D-Kamera, die sich drumherum dreht. Und es sind eben wirklich nur runde Kugeln in verschiedenen Größen, die aufeinander gepropft wurden. Die dann aussehen, einer wie ein Männchen, der andere wie ein großes Tier oder irgendwie sowas. grottenübel. Ja, also da merkt man schon, die Idee an sich, irgendwie mal so ein 3D-Polygon-Ding zu machen, war ganz gut, aber dann das Charakterdesign bestand ja wirklich, wie du gesagt hast, einfach nur so aus Kugeln, die dann jeweils eine Figur geformt haben. Das war schon echt ein großer Fehler, also sexy geht irgendwie anders. Ja, also viel Spaß hat es auch nicht gemacht. In der Phase, hey, die Leute, die sich noch keine richtige Konsole später leisten können, das ist ja relativ spät dann erst gekommen, wenn ihr schon coole Polygon-Prügelspiele haben wollt, dann, ja, macht das mal mit Kugeln. Ihr braucht keine gute Konsole, das könnt ihr auch hier alles haben. Das war Schrott und deswegen haben ja alle Mega Drive-Fans so gefeiert, als das endlich Street Fighter 2 auch auf Mega Drive gab. Street Fighter 2 auf Mega Drive gegeben hat. Für Super Nintendo, also Heim-Umsetzung. Das hat sogar richtig lange gedauert, bis es fürs Mega Drive rauskam. Das hat echt sehr lange gedauert. Ja, aber also einer der Hauptgründe dafür waren natürlich die ganzen Lizenzgeschichten von Capcom und dass es lange Zeit kein vernünftiges Pad gab für Street Fighter. Exakt. So gut, genau, so gut das Mega Drive-Pad am Anfang gewesen ist. Also Mega Drive hatte, finde ich, als eines der besten, mit der besten Pads, das erste, was dort gekommen ist. Ja, gut, aus heutiger Sicht kann man das kaum noch sagen, weil es echt schrecklich ist. Aber damals, okay. Finde ich nicht. Also das speziell, was nachher gekommen ist, ist auch immer noch richtig gut, das 6-Button-Pad. Ja, am Anfang hattest du eben nur 3 Knöpfe und die haben sich eben für die 2D-Sachen eigentlich ganz gut gesteuert. Speziell, wenn du vom Master-System gekommen bist, dass dieses Viereck als Steuerkreuz hatte, was total schwammig gewesen ist, konntest du damit gut steuern, aber du hattest nur 3 Knöpfe eben zur Auswahl und bei Street Fighter das bedeutet, das braucht mindestens 6 Knöpfe für drei Schläge und die 3 Tritte, das heißt, du konntest entweder die 3 Schläge machen, musstest dann auf Start drücken, um dann zu wechseln zwischen den Schlägen und Tritten im Kampf. Also damit unspielbar. Damit war es komplett Quatsch. Komplett unspielbar. Da ist zum Glück eben ein bisschen später mit der Version, die Leute, die noch die 3 Button-Pads haben, waren natürlich angeschissen, aber zum Glück kam das 6-Button-Pad nochmal mit dazu, das dann auch erstmals, ja glaube ich, bei einer Heimkonsole auch 6 Buttons nebeneinander hatte. Du hast ja das Super Nintendo Layout fand ich nicht so gut geeignet mit den L- und R-Knöpfen oben für die harten Punches und Tritte. Das war immer ein bisschen unangenehm, Kombos zu machen. Das ganz cool. Also so den Dragon Punch hart mit dem L-Button oben fand ich immer kompliziert. Die beste Überlegung war ja Lux-Paar. Street Fighter immer umgeändert, weil ich von Nintendo habe dann den harten Punch habe ich auf X gelegt und den leichten Punch, weil ich den fast nie benutzt habe, habe ich auf oben die L-Taste. Aber das nur nebenbei. Kann man auf jeden Fall irgendwie dann drum herum kommen. Als Super Street Fighter, das Mega Drive rauskam, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass mir meine Eltern das auch zu Weihnachten geschenkt hatten und 2 Wochen vorher hatten sie schon und ich wusste, in welchem Schrank sie es aber abgelegt haben. Eine der Geschichten. Ja, ich wollte allerdings, ich wollte mir die Vorfreude nicht kaputt machen, ich wollte wirklich bis zum Heiligabend warten, bis ich endlich spielen kann. Bin aber jeden Tag zu diesem blöden Schrank im Wohnzimmer gelaufen, hab die Packung rausgeholt und sie einfach angeguckt und die Bildschirmfotos betrachtet. Da habe ich mich 2 Wochen noch auf Super Street Fighter gefreut. Gut. Ist, glaube ich, jetzt vom Mega Drive auch das größte Mega Drive-Modul mit 48 Mbit oder sowas? Ich weiß auch nicht mehr, aber es war echt. 40 oder 48, hatte auch vorne auf der Packung drauf gedrückt, also das größte Mega Drive-Spiel überhaupt. Da waren ja dann auch gleich die neuen Kämpfer dabei. 32, ich glaube, es müsste auch 40 aber dann gewesen. Also 48 war später Tales of Phantasia auf dem Super Nintendo. Das hatte dann nochmal draufgelegt. Aber das Mega Drive ist irgendwo bei 40 Schluss gewesen wahrscheinlich. Aber das ist trotzdem, ja, es hatte irgendwie nie den Impact, wie es auf dem Super Nintendo hatte. Nee. Also als Street Fighter für Super Nintendo erschienen ist, da war irgendwie einfach mehr los. Das ist so haben auch alle auf dem Super NES gezockt. Ja, natürlich. Boah, natürlich. Aber echt, bis zur, mein Gott. Das ist so wie Metal Gear auf der Xbox 1 eben, Metal Gear Solid 2. Ne? Schön, dass es rausgekommen ist, aber das kennen wir alle schon längst. Ja. Das brauchen wir jetzt nicht noch. Der Zug war abgefahren. Also es gab alle, die Street Fighter wollten, das waren fast alle, hatten dann irgendwie spätestens mit dem Release von Street Fighter 2 ein Super Nintendo, weil das einfach das Nonplusultra war. Und ich weiß gar nicht wann, ob es ein Jahr oder wie viel später dann schon das Mega Drive kam. Da war der Zug schon abgefahren. Wer hätte sich denn dann noch extra dafür dann ein Mega Drive gekauft oder ein Street Fighter? Ja, obwohl in der Mega Drive-Version die 4 ganz neuen Kämpfer ja auch schon direkt dabei waren. Ja. DJ und T-Hawk und so, die gab es auf Super Nintendo, da gab es nur die erste Version von Street Fighter 2. Aber trotzdem, so richtig mitgerissen hat es die Welt nicht mehr. Nee. Besser Street Fighter-Kämpfer? Gregor? Bester Street Fighter-Kämpfer? Ja, deine Lieblingsfigur? Ich. Wer? Geil. Ach so. Geil. Und du, Eddie? Ich bin der beste Street Fighter-Kämpfer. Nein, also ich bin auf jeden Fall ein Ryu oder Chun-Li-Typ. Ken? Also ich habe auch sehr viel mit Ken gekämpft, aber ich bin in letzter Zeit zu geil migriert. Ich das auch Problem an Ken, liebe Leute, ist, dass sein... Es gibt sein, kein Problem doch, mit Ken. Der Wurf, den er macht... Er macht ja dann, statt wie Ryu einfach nur sich auf den Rücken legen, den Typen wegschleudern, macht er ja noch diese zwei Saltos und schleudert ihn weiter weg. Mit einem schweren Tritt, ja. Und das Problem ist, dass der Gegner dann weiter weg ist von dir und du dann nicht so leicht, du musst erst hinlaufen und nachzusetzen, das ist der Nachteil von Ken. Aber gut, das ist dein Nachteil, weil du nicht damit umgehen kannst. Ja, das ist unter Profis, aber egal. Mhm. So, an dieser Stelle machen wir mit dem Megadrive-Podcast eine kleine Pause. Wir kehren wieder zurück in ungefähr 2 Wochen mit Teil 2, in dem wir hauptsächlich uns über 2 Genres unterhalten. Zu einem sind es die Jump'n'Runs mit allem von Sonic über Castle of Illusion zu Golds and Ghosts, Wonderboy und so weiter, was dazugehört. Und natürlich RPG- und Strategiespiele wie Phantasy Star, wie Landstalker, wie Shining Force, wie Shining in the Darkness. Also da steht auf jeden Fall noch eine ganze Menge vor, plus ein bisschen eben zur Konsole selber, zur Hardware, die es dann zusätzlich gegeben hat. Genug Redestoff eigentlich, um dann nochmal einen ganzen Podcast zu füllen, der dann dementsprechend in 2 Wochen darauf folgt. Im Namen von Wolf und Ede verabschiede ich mich hier und sage bis dahin, bye bye.